Durch deine Wunden bin ich geheilt. Durch deine Wunden bin ich geheilt. Sing es von ganzem Herzen. Durch dein ist die Wahrheit. Bin ich geheilt. Durch deine Wunden bin ich geheilt. Durch deine Wunden bin ich. Sing it, sing to him. Gesiegt über jede Macht der Krankheit. Dein Wort sagt, du selbst nahmst unsere körperlichen Schwachheiten weg und du trugst unsere Krankheiten fort mit dir am Kreuz. Und in der Kraft der Auferstehung hast du sie überwunden. Und wenn nun der Geist, der dich aus den Toten auferweckt hat, in uns lebt, dann wird auch dieser selbe Geist unsere Körper lebendig machen. Durch den in uns wohnenden Geist. Und so spreche ich heute Morgen hier in dem Namen Jesus. Streck dich aus. Ich spreche heute Morgen hier Leben in Körper, die geschwächt sind. Leben in Körper, in denen Tod war. Ich schelte den Tod jetzt in dem Namen Jesus über deinem Körper. Jeden Geist des Todes, jeder Geist der Finsternis, der dich in Richtung Tod bringen wollte, er weicht jetzt, er verlässt dich jetzt in dem Namen Jesus. Jede Macht von Krebs, ich erkläre sie für entmachtet. Er besiegt am Kreuz von Golgatha und ich sage, sie weicht hier aus unserer Mitte in dem Namen Jesus. Jede Macht von irgendeiner ärztlich diagnostizierten, unheilbaren, medizinisch unheilbaren Krankheit, sie ist unter unseren Füßen. Ich nehme sie unter den Gehorsam gegen Christus. Hashimoto ist geheilt in dem Namen Jesus. Empfang es gerade jetzt. Empfang es gerade jetzt da, wo du bist. Empfang seine Kraft da, wo du bist. Die Kraft Gottes geht rein in deinen Körper. Krebs weicht. Tod weicht. Hashimoto weicht. In Jesu Namen, bei jemand schrumpft ein Gewächs an der Schilddrüse oder Vergrößerung der Schilddrüse, geht zurück. In Jesu Namen, es schrumpft jetzt in Jesu Namen auf die normale Größe zurück. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Jemand ist hier mit einem inneren Kropf, also ein Gewächs, das nach innen wächst und es dir nach innen den Hals abdrückt. In Jesu Namen, der Heilige Geist berührt dich gerade jetzt, streck dich aus in seiner Gegenwart, empfangst deine Heilung. Also das ist nicht einfach nur irgendetwas, ich erzähle nicht nur irgendetwas, sondern das sind Worte der Erkenntnis aus dem Raum des Geistes. Und da ist jemand da, den das betrifft. Manchmal ist es auch jemand über Livestream, aber das spielt keine Rolle. Du streckst dich einfach aus und wenn das Wort für dich ist, dann empfängst du in dem Moment, wo das Wort dich trifft. Jemand wird befreit heute Morgen von Migräne, starken Migräne, wie Schraubstock um den Kopf. In Jesu Namen sei gelöst. Frei und los. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Die Hypophyse kommt in die Ordnung Gottes jetzt. In dem Namen Jesus bei jemand. Halleluja. Das zentrale Nervensystem wird berührt. Gerade jetzt bei jemand anders. Das vegetative Nervensystem wird berührt bei jemand. In dem Namen Jesus. Da kommt Ordnung jetzt rein. Es fließt durch. Auch bei jemand durch die Wirbelsäule. Die gesamte Wirbelsäule wird durchströmt, wird durchspült. Jetzt bei jemand war die Wirbelsäule verkrümmt. Skoliose oder ähnliches. In Jesu Namen. Es kommt jetzt in die Ordnung Gottes. Lass es in deinen Körper hinein. Lass es in deinen Körper hinein, gerade jetzt. Lass es in deinen Körper hinein, gerade jetzt. Jemand hat eine Metallplatte, eine kleinere Platte, und zwar im Bereich der Hüfte, obere Hüftbereich, hier irgendwo. In Jesu Namen, ich sage jetzt, was dich da beeinträchtigt hat, es löst sich auf. Jede Beeinträchtigung löst sich auf. In dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus, gerade jetzt, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Jemand ist hier mit Wasser in den Beinen, starkes Wasser in den Beinen, in Jesu Namen. Die Kraft Gottes kommt auf dich, gerade jetzt. Halleluja, göttliche Ordnung kommt in deine Beine hinein, in Jesu Namen, gerade jetzt. Gerade jetzt. Halleluja. Entzündungen gehen jetzt zurück und weichen in Jesu Namen. Entzündung in den Zähnen. Sie gehen jetzt zurück in dem Namen Jesus. Entzündung. Jemand ist da mit einer Entzündung in der Bauchspeicheldrüse. Geht jetzt zurück in dem Namen Jesus. Jetzt. Halleluja, Halleluja. Krankheit muss weichen. Ja, der Heilige Geist drückt gegen Krankheit heute Morgen. Seine Gegenwart, das Gewicht seiner Herrlichkeit drückt gegen Krankheit heute Morgen. Jemand ist hier, du leidest unter Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Entweder bist du gerade in der Therapie oder du hattest sie. Aber es sind diese Nebenwirkungen. Gerade jetzt, der Heilige Geist drängt diese Nebenwirkungen zurück jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Und wir sagen, es dient nur zu all dem Guten, zu dem es gegeben ist und ohne jegliche Nebenwirkungen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Streck dich aus, wenn dich das betrifft. Allergie verschwindet jetzt. Heuschnupfen, Pollenallergie. In Jesu Namen. Geht jetzt raus. Jemand ist hier auch mit der speziellen Allergie gegen bestimmte Metalle. Gott berührt dich gerade jetzt in Jesu Namen. Und da kommt Ordnung hinein. Da kommt Ordnung hinein. Jemand wird berührt heute Morgen. Da ist eine Fehlsichtigkeit, was Rot-Grün angeht. In Jesu Namen. Gott berührt dich heute Morgen. Gerade jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Jemand ist ein Glaukom auf einem Auge. In Jesu Namen. Gott berührt dich gerade jetzt. Gott berührt dich gerade jetzt. Weil jemand sitzt wie so ein Gewächs irgendwie hinter der Schläfe oder da im Bereich der Richtung Augen. In Jesu Namen. Das löst sich auf. In Jesu Namen. Gerade jetzt. Gerade jetzt. Jemand wird berührt. Du hattest Fersensporn, konntest nicht auftreten. Gerade jetzt kommt die Kraft Gottes auf dich. Halleluja. Und du kannst jetzt anfangen zu hüpfen. Halleluja. Und du kannst jetzt anfangen zu hüpfen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Jemand anders wird berührt. Du leidest unter Restless Legs nachts. Dir deine Beine kommen nicht zur Ruhe. In Jesu Namen. Ich spreche jetzt den Frieden Gottes frei über deinen Beinen jetzt. In Jesu Namen. Frieden in dein Nervensystem, Frieden in deine Muskeln, in dem Namen Jesus. Jede Angst davor, ich sehe, jemand hat Angst vom Zahnarzt, in Jesu Namen, auch das geht, weil Gott hat auch die Ärzte gesetzt, die können auch Dinge tun und sie sind von Gott ausgerüstet mit bestimmten Fähigkeiten. Sie sind zwar begrenzt, aber sie haben Fähigkeiten, die dir helfen können, und jede Angst vor dem Zahnarzt muss jetzt gehen, in dem Namen Jesus. Es verlässt dich jetzt in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Jemand ist hier mit Parkinson. Gott berührt dich gerade jetzt. Da war diese Diagnose Parkinson. Vielleicht hast du noch nicht so starke Symptome, aber da war diese Diagnose. Gott berührt dich gerade jetzt. Empfang es in Jesu Namen. Auch wenn du über Livestream zuschaust, das ist auch für dich. Wenn dich das betrifft, dann empfang einfach gerade jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Jemand leidet unter Osteoporose und hatte schon mehrere Wirbelbrüche. In Jesu Namen, streck dich aus, gerade jetzt in der Gegenwart Gottes. Streck deine Hände aus zum Himmel. In Jesu Namen, Gott berührt dich gerade jetzt. In Jesu Namen, seine heilende Kraft. Seine heilende Kraft ist hier. Seine heilende Kraft ist hier. Jemand hat Probleme im Magenbereich. Glaube auch, jemand ist da, du hast ein Geschwür im Magen und Gott berührt dich gerade jetzt, Gott berührt deinen Magen gerade jetzt. Auch andere Magen- und Darmprobleme verschwinden gerade jetzt in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Bei jemand ist das Ohr wie verstopft, wie dumpf. In Jesu Namen. Du wirst jetzt merken, dass es aufgeht. Vielleicht macht es Plopp oder ähnliches, aber es geht auf in Jesu Namen jetzt. Oh, seine heilende Kraft ist hier. Lasst uns ihn anbeten. Lasst uns ihn groß machen. Oh, sing im Geist. Diabetes wird berührt, gerade jetzt in Jesu Namen. Gerade jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oh, Bronchitis wird geheilt. Probleme mit dem Schlüsselbein in Jesu Namen. Ordnung Gottes da rein jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Neuropathie. Kannst nicht mehr richtig gut auftreten wegen Neuropathie. Die Nerven sind irgendwie degeneriert in deinen Füßen. In Jesu Namen. Jemand anders ist auch in den Fingern, in den Händen. In Jesu Namen. Da kommt jetzt Ordnung Gottes. Wir nehmen Autorität über diese Neuropathie in Jesu Namen. Und wir setzen göttliche Ordnung frei. Hat so sehr gebetet, dass das Leben seines Hundes oder ihres Hundes verlängert wird und Gott berührt gerade jetzt dein Hund in Jesu Namen. Halleluja, du hast ihn gebeten. Gott berührt ihn jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Lass uns ihn loben und preisen. Lass uns ihn anbeten. Lass uns ihn noch mal richtig anbeten von ganzem Herzen. Deine Heilung wird versiegelt. Wenn du etwas war, was du vorher nicht tun konntest, dann kannst du es jetzt tun, während wir ihn anbeten. Seine heilende Kraft geht weiter in dich hinein. Lass uns ihn groß machen. Halleluja. Lass uns Jesus groß machen. Liebe zu uns, Jesus ist Christus. Jesus ist grenzenlos. Deine wir danken dir. Deine Herrlichkeit. Deine Herrlichkeit ist hier. Damit ist seine Herrschaft hier, seine Macht ist hier. Offenbarung 12, Vers 10 hat der Apostel Johannes gehört. Dann hörte ich eine lange, laute Stimme durch den Himmel rufen. Jetzt ist es geschehen. Die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht oder die Autorität seines Christus sind da. Denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Halleluja. Jesus hat gesiegt. sieht deine Situation. Jesus kennt deine Situation. Und er ist der Sieger über jede Situation und über jeden Umstand. Ich sehe eine Frau hier, heute Morgen, du bist live hier im Gottesdienst, alleinstehende Frau, aber du hast Kinder. Aber dein Leben ist wirklich in einem Chaos momentan. Und zwar in ganz vielen verschiedenen Fronten. Ich sehe zwei deiner Kinder, die dir wie entfremdet sind. Ich weiß nicht, ob du mehr als zwei Kinder hast, aber mindestens zwei. Und zwei sind dir entfremdet, wie entfremdet, sind dir entglitten, entfremdet. Dann sehe ich, dass du Schwierigkeiten hast am Arbeitsplatz. Auch da sind Probleme. Und dann sehe ich auch noch zu allem Unglück sozusagen, wie du vielleicht sogar selber schon gesagt hast zu jemandem, hast du auch noch körperliche Probleme bekommen. Jesus sieht deine Situation und er möchte dir begegnen heute Morgen. Wenn dich das betrifft, komm ganz schnell hier nach vorne. Ich möchte die Hand auflegen, weil Jesus sieht dich und er möchte dir begegnen. Halleluja. Komm ganz schnell nach vorne, wenn dich das betrifft. Komm einfach raus, hier nach vorne. Halleluja. Halleluja. Stell dich hier her. Halleluja. Halleluja. Moment. Halleluja. Ich sehe noch jemand anders und da ist es so, das sind Kräfte, die gegen dich stehen. Kräfte, die dich niederdrücken. Kräfte, die es wie so eine Kraft, die dich immer unten halten will. Und es ist wie wenn du fast wie gelähmt wärst, dass du dich nicht dagegen durchsetzen kannst oder erheben kannst. Heute Morgen möchte Jesus dich mit seiner Kraft segnen und er möchte dich ganz neu positionieren in seiner Autorität zugleich. Wenn dich das betrifft, kannst du auch ganz schnell nach vorne kommen. Und dann sehe ich noch jemand anders und da ist eine Frau und du hast Probleme in deinem Unterleib. Aber was dir vielleicht selber gar nicht so ganz bewusst ist, aber vielleicht wird es dir gerade jetzt bewusst, während ich das sage, weil du leidest auch massiv unter Eheproblemen. Und da gibt es einen tatsächlichen Zusammenhang. Und Gott möchte wirklich in deine Ehe hineinwirken. Und er möchte deinen Unterleib berühren. Das sind zwei Dinge bei einer Person. Diese eine Person, eine Frau. Du kannst nach vorne kommen und ich diene dir. Und Gott möchte dir begegnen heute Morgen. Halleluja. Halleluja. Komm einfach ganz schnell, wenn dich das betrifft. Okay, und dann habe ich noch gesehen, das ist ganz interessant, jemand hat... Und vielleicht war dir das nicht bewusst, aber es wird dir bewusst in dem Moment, wo ich sage, du hattest immer wieder in deinem Leben ganz stark Probleme mit Autoritätspersonen. Und es hat dazu geführt, dass du an vielen Punkten wie gescheitert bist oder auch rausgeflogen bist teilweise. Und die Wurzel ist tatsächlich... ob du das bisher wusstest oder nicht, aber die Wurzel ist tatsächlich ein Trauma in deinem Leben, das dich aus der Bahn geworfen hat. Und zwar als Kind, als du jünger warst als 6 Jahre. Jünger warst als 6 Jahre. Und da war dieses Trauma. Und das hat dein Leben aus der Bahn geworfen, tatsächlich. Und es äußert sich bis heute in diesem Problem, dass du irgendwie dich nirgends einfügen kannst. Aber Jesus möchte dich befreien. Du weißt es, wenn du dieses Trauma hattest, als du jünger warst als 6 Jahre, dann weißt du das, das weißt du. Ja, es kann sein, vielleicht ist dein Vater gestorben, als du jünger als 6 Jahre warst oder irgendwas anderes Traumatisches ist in deiner Familie passiert. Wie gesagt, geht genau auf das Wort. Ich möchte nur, dass nur die Leute nach vorne kommen, bei denen es genau zutrifft. Das heißt, das Trauma war, bevor du sechs Jahre warst, okay, ich bete für niemand sonst, sondern bevor du 6 Jahre warst, okay, bei dir. Und es hat dazu geführt, dass du dich nirgends einfügen kannst, okay? Halleluja. Okay, seid ihr das? Okay, danke Jesus. Und da auch, ja, komm hier rüber. Danke Jesus für deine Kraft. Danke Jesus für deine Kraft. Danke Jesus für deine Kraft gerade jetzt. Jetzt hingehen an diesen Punkt dieses Traumas, das passiert ist, bevor du 6 Jahre alt warst. Wer von euch ist das, wo das war, dass dein Vater gestorben ist, bevor du 6 Jahre alt warst? Bei dir. Okay, danke Jesus. Vater, in dem Namen Jesus. Geht jetzt dieses Trauma aus deiner Seele heraus in Jesu Namen. Und alles, was dich haltlos gemacht hat, alles, was dir einen Mangel an Sicherheit, einen Mangel an Vaterliebe gegeben hat, gerade jetzt, Herr, du bist der allmächtige, übernatürliche Gott. Du kannst gerade jetzt in diesem Moment übernatürlich all diesen Mangel ausfüllen in dem Namen von Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft. Danke, Jesus. Ich bete, dass du jedem Einzelnen hier heute Morgen wirklich mit deiner Vaterliebe begegnest, Herr. Ganz persönlich mit deiner Vaterliebe begegnest, Herr. Und dass du alles, was durch dieses Trauma zerstört worden ist, Herr, dass du das füllst durch die Vaterliebe Gottes. Gerade jetzt. In Jesu Namen. Gerade jetzt. Halleluja. Wer war das mit den Unterleibsproblemen und den Eheproblemen? Danke, Jesus, für deine Kraft. Danke für deine heilende Wirksamkeit jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wer war die Frau mit den zwei Kindern, wo die sich entfremdet haben und gleichzeitig berufliche Probleme und körperliche Probleme? Ihr beide, okay, in Jesu Namen. Danke, Vater, für deine Kraft. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Autorität, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wer war die Person, wo diese Niederdrückung einfach wie eine Kraft, die gegen dich steht und wie wenn du dich nicht dagegen wehren kannst? Okay, ihr. Halleluja. In Jesu Namen. Danke, Vater, für deine Kraft. Danke, Jesus. Danke, Jesus, jetzt für deine Kraft, die hineingeht, eine heilende Kraft, die in die Tiefe der Seele geht jetzt, Herr, in Jesu Namen, Herr. Danke, Vater, Herr, dass du diese kostbaren Söhne und Töchter jetzt ermutigst, Herr. Ermutigst mit deiner Kraft, Herr. Herr, danke, Herr, dass du ihnen deine Autorität gegeben hast. Sieh, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes. Diese Kraft, die gegen dich steht, in Jesu Namen, sie muss jetzt um deinetwillen fallen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Jetzt, komm her, in Jesu Namen, jetzt. Jetzt in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Holt sie mal nach vorne. Danke, Vater, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen, da ist die Kraft Gottes. Oh, in Jesu Namen, er hat dir Autorität gegeben. Autorität. Wow. Ups. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft. Danke, Jesus, für deinen Geist. Du siehst uns, Herr. Du siehst uns in unserer Situation, Herr. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jemand ist hier und du bist 22 oder 23 Jahre alt und du bist am Fragen, wo geht es für mich beruflich weiter? Du hast keine Klarheit und Gott möchte dir Klarheit geben. In Jesu Namen. 22 oder 23 Jahre und Gott möchte dir Klarheit geben in Bezug auf deinen beruflichen Weg. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Kraft. Danke, Vater. 22 oder 23 Jahre. Wo ist der junge Mann? Bist du? Ich stehe vor mir. Bist du auch 22 oder 23? Oh, 24. Okay, ich nehme mal mit dazu. Aber du bist 22. Ja, okay. Das heißt, es war auf jeden Fall spezifisch für dich, aber du und ich nehmen wir mit rein. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Deine Herrlichkeit bringt Klarheit. Du hast gesagt, als die Herrlichkeit des Herrn kam auf die Hirten auf dem Felde, da heißt es so, in Klarheit umleuchtete sie, Herr. Und in dem Namen Jesus bete ich jetzt für diesen jungen Mann, Herr. Herr, dass deine Klarheit von diesem heutigen Tag an ihn umleuchtet, wie nie zuvor. Danke, Herr, dass du ihn auf eine, ich sehe dich, wie Gott führt dich wirklich so auf eine Reise. Er entzündet den Hunger nach seiner Gegenwart, nach seiner Herrlichkeit in dir. Und indem du dich auf diese Reise machst, wirklich die Herrlichkeit Gottes kennenzulernen und zu entdecken und dich nach dieser Herrlichkeit auszustrecken, wird Klarheit kommen, auch in Bezug auf deinen beruflichen Weg. Streck dich aus nach seiner Herrlichkeit, such ihn an erster Stelle von ganzem Herzen und er wird Klarheit kommen, auch in Bezug auf deine Berufswahl. Aber du wirst wirklich einer sein, sagt Gott, der meine Herrlichkeit jagt, der meine Herrlichkeit nachjagt und den ich meine Herrlichkeit sehen lasse. Denn wer mich sucht, den werde ich mich finden lassen. Wer sich ausstreckt mit Hunger, der wird gesättigt werden. Und so segne ich dich. Ich segne dich wirklich mit diesem Wow, mit diesem Drive, die Herrlichkeit Gottes zu suchen in deinem Leben. Und er wird dir begegnen und er wird zu dir sprechen aus seiner Herrlichkeit. Klarheit umleuchtet dich in Jesu Namen. Und auch bei dir wird sich Klarheit frei in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, er liebt dich. Er hat so viel vor mit dir. Halleluja. Du kannst manchmal selber nicht richtig glauben, aber es ist so. Er hat Gewaltiges vor mit dir. Weißt du, gerade die, die sich im Natürlichen am schwächsten fühlen, hat er zum Größten berufen. Weil Bobby Connor hat es mal so wunderbar gesagt, Gott hat zu ihm gesprochen, ist ein Prophet, Gott hat zu ihm gesprochen, er hat gesagt, jetzt habe ich endlich ein Volk gefunden, das schwach genug ist, damit ich es gebrauchen kann. Aus sich selber heraus schwach, aber stark in ihm. Halleluja, stark in ihm. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deinen Geist. Danke, Jesus, für deine Kraft. Danke, Herr, für deine Salbung. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft. War noch jemand, der auf ein Wort nach vorne gekommen ist, dem ich noch nicht die Hand aufgelegt habe? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, habe ich schon. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Der dunkelhäutige Mann mit der Krawatte, der dunkelhäutige Mann mit der Krawatte, dahin mit der Brille. Genau, du. Genau, du. Kommst du mal nach vorne? Kommst du mal nach vorne? Kommst du mal schnell nach vorne? Kommst du mal nach vorne? Weil Gott ruft dich. Halleluja. Du bist hierher gekommen mit einem Hunger. Gott zeigt mir, du bist hierher gekommen mit einem Hunger in deinem Herzen. Und du hast einen Hunger in deinem Herzen, dass Gott dich gebraucht. Du hast einen Hunger in deinem Herzen, dass Gott Mächtiges durch dich tut. Und Gott sagt, durch die Hungrigen werde ich Mächtiges tun. Durch die Hungrigen werde ich Mächtiges bewirken. Und heute Morgen bist du hier. Kann es sein, dass du dich danach ausgestreckt hast? Auch? Ich weiß nicht, predigst du schon irgendwie? Bist du schon irgendwie am Predigen? You speak English? Okay. Are you already preaching in some way, or have you been reaching out to preach the gospel? Yes. Okay. Because right now God is anointing you. Hallelujah. I sense it right now. God is anointing you for service because He has seen your hunger. He has seen your hunger. He has seen your cries. Even at night, He has seen your cries for the anointing. He has seen your cry for the power of God. And right now, He is meeting with that hunger. And right now, He is commissioning. He is grooming you. He is anointing you for service in the name of Jesus. And is it possible that you have already seen certain visions where you have seen yourself preaching? You have seen yourself preaching. Is that right? Yes, you have seen yourself. Different places. You have seen many people in front of you. You have seen yourself. Hallelujah. Just reach out in the glory. The Lord is confirming that vision. The Lord is confirming that vision. It's from Him. And He will mark your footsteps. He will mark your steps. And He will lead you and He will guide you. And He will have you make great exploits for the kingdom of the Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Fill it, Lord, with your power. Oh, Jesus. Oh, lass uns Jesus die Ehre geben. Lass uns Jesus die Ehre geben. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Schau auf ihn. Schau nur auf ihn. Schau nicht auf dich selber, sondern schau auf ihn. Personen sind und du warst schon mal im Dienst für den Herrn, aber irgendwie durch, keine Ahnung, Umstände, wie auch immer, Anstöße, was auch immer, bist du irgendwie aus dem Dienst rausgekommen. Und heute Morgen empfinde ich diesen Ruf Gottes. Er ruft dich wieder rein, er ruft dich wieder in seinen Dienst hinein. Halleluja. Und da war schon eigentlich ein Sehnen in deinem Herzen. Aber es war wie ein, oh, soll ich es nochmal wagen? Ja. Nimmt der Herr mich so ungefähr oder geht es am Ende wieder schief? Mhm. Und Gott ruft dich heute. Wen betrifft es? Streck mal deine Hand aus, wenn dich das betrifft. Okay. Komm dir mal ganz schnell nach vorne. Ich möchte euch auch kurz die Hand auflegen. In Jesu Namen. Halleluja. Jemand anders ist auch noch da. Das ist jetzt nicht im geistlichen Dienst, aber jemand anders ist. Du bist in Ausbildung, aber du hast schon zweimal deine Ausbildung abgebrochen und auch jetzt steht es wieder auf der Kippe. Und Gott möchte wirklich etwas setzen in deinem Leben. Gott möchte eine Stabilität, eine Sicherheit in deinem Leben setzen. Gott möchte wirklich deine Fußstapfen markieren. Wen betrifft es? Da kannst du auch da, dich. Okay, und dich auch. Okay, bist du in Ausbildung? Nein, du hast falsch verstanden. Nein, aber du, ja, okay, genau, du bist in Ausbildung, hast schon zweimal abgebrochen, ja? Nee, okay. Wer war das? Weil du bist jetzt gerade nach vorne gerannt. Ach so, ne, das ist wegen dem Dienst. Nein, wieder Ausbildung. Jemand hat schon zweimal die Ausbildung abgebrochen und jetzt steht er beim dritten Mal auf der Kippe. Du machst eine Ausbildung gerade jetzt, in deinem Alter. Ach, tatsächlich? Okay, ja gut, dann ist es so. Okay, und es ist die dritte Ausbildung, die du machst praktisch. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass da Stabilität und Ordnung kommt in dieses Leben jetzt, in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater, für deine Stabilität und Ordnung in diesem Leben. In Jesu Namen, jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wer sind diejenigen, die Gott in den geistlichen Dienst gerufen hat? Streck mal eure Hand aus. In Jesu Namen. Danke, Vater, Herr, dass du die Vision erneuerst, Herr. Gerade jetzt heute Morgen, Herr, durch dieses Wort der Erkenntnis von Irina bestätigst du das Neue in seinem Leben. Und du sagst, ja, es ist von mir, es war von mir. Und ich bringe es auf ganz neue Weise wieder hervor und in Existenz. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jetzt empfang neu die Kraft Gottes. Empfang neu die Bevollmächtigung Gottes. Empfang neu die Bevollmächtigung Gottes. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Empfang neu. Oh, Jesus. Empfang neu. Und jetzt, genau gerade jetzt, beruft er dich neu, salbt er dich neu, setzt er dich neu frei. Wer war es noch? Dann streck deine Hand aus. Oh, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für diesen Tag der Bestätigung. Danke, Jesus, für diesen Tag des Neuanfangs. Danke, Jesus, für diesen Tag des Neubruchs, Herr. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Ich glaube, hier ist auch sogar jemand hier und du hast immer schon wieder in deinem Leben den Ruf in den vollzeitlichen Dienst Gottes gespürt. Immer mal wieder war das auf deinem Leben bei dir. Ich glaube, dass noch jemand da ist, du bist noch gar nicht hier vorne. Aber da war immer wieder dieser Ruf zum vollzeitlichen Dienst in deinem Leben. Aber irgendwie hast du es immer wieder nach hinten geschoben und es ist bisher nicht zustande gekommen und du hast andere Dinge gemacht. Aber Gott ruft dich heute Morgen, dich vor ihm zu positionieren. Halleluja, Halleluja, ja, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist der Tag. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Vater, Herr, wir sagen, keine Verzögerung mehr. Keine Verzögerung mehr. Der Engel Gottes aus Offenbarung 10 sagt, keine Verzögerung mehr. Oh, in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Jesus. Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Jeden in diesem Raum heute Morgen wirklich auf das Gleis deiner vorbereiteten Werke setzt. Halleluja. Jeden Einzelnen. Komm, streck dich mal aus. Jeder Einzelne. Also Epheser 2, Vers 10 sagt, dass Gott die guten Werke zuvor bereitet hat, dass wir nur in ihn wandeln brauchen. Wir müssen nur in der richtigen Position sein. Wir müssen nur in der richtigen Haltung sein. Wir müssen nur einfach uns von ihm positionieren lassen. Und so sage ich heute Morgen hier im Raum, jeder Einzelne hier, der hier im Raum ist und auch jeder Einzelne, der über Livestream zuschaut, ich setze jetzt frei in deinem Leben, dass du jetzt positioniert wirst, aufs Gleis gesetzt wirst für die guten Werke, die Gott zuvor bereits bereitet hat, dass du nur in ihn wandeln brauchst. Halleluja. Und er hat dir seine Autorität gegeben. Er hat dir seine Vollmacht gegeben, um den Weg zu bahnen. Um den Weg zu bahnen. Halleluja. Um den Weg zu gehen. Und du wirst ihn gehen. Und du wirst ihn gehen. Schritt für Schritt für Schritt. Und bis ans Ende. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Danke, Jesus. Ihr dürft Platz nehmen, ihr Lieben. Sag zu irgendjemand, während du zum Platz gehst, sag zu jemand, du wirst den Weg gehen. Halleluja. Bis zum Ende. Halleluja. Und dann darfst du dich hinsetzen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow. Halleluja. Halleluja, ihr Lieben. Preist den Herrn. Geht's euch gut? Halleluja. Auch euch tauft der Empore. Könnt ihr mich sehen? Geht's euch gut? Halleluja. Super. Preist den Herrn. Sag zu deinem Nachbarn, schön, dass du neben mir sitzt. Und dass wir gemeinsam die Gegenwart Gottes erleben dürfen. Okay? Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Ich möchte mit einem Bibelvers beginnen, den einige von euch schon kennen, aber manche auch vielleicht noch nicht. Und ich möchte heute auf einen ganz bestimmten Aspekt raus, du wirst es gleich merken. Der Vers steht in Römer 5, Vers 17. Da heißt es, ich zitiere es aus der Elberfelder Übersetzung, da heißt es, denn wenn durch die Übertretung des einen, nämlich Adam, der Tod durch den einen geherrscht hat, sag mal geherrscht, ja, dann werden vielmehr die, die den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, wer ist es, die den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, in Jesus Christus, Amen. Was werden sie, steht hier, sie werden im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Amen. Das ist das, was in Römer 5, Vers 17 steht. Sie werden im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Und das Interessante an diesem Wort, das da im Griechischen steht, sie werden im Leben herrschen. Das Interessante ist, dieses Wort, das da steht, ist das Wort Basileio. Und vielleicht hast du schon mal das Wort Basileia gehört. Was heißt Basileia? Kommt auch in der Bibel öfters vor. Es heißt Königreich. Basileio heißt somit wörtlich eigentlich gemäß dem griechischen Lexikon heißt, sie werden als Könige herrschen durch den einen, Jesus Christus. Amen. Sag mal, als Könige. Halleluja. Weißt du, wir sind Teil eines Königreiches. Und 1. Timotheus 6, Vers 15 sagt, dass er, Gott und mit ihm Jesus Christus, der König der Könige und der Herr aller Herren ist. Amen. Und wenn du in der Elberfelder Fußnote nachliest, 1. Timotheus 6, Vers 15, dann siehst du da, wörtliche Übersetzung, Doppelpunkt, und dann steht da, er ist der König derer, die König sind, und der Herr derer, die herrschen. Wow. Sag mal, der König derer, die König sind, und der Herr derer, die herrschen. Das heißt, wenn Jesus dein Herr ist, dann bist du einer, der per Definition der Bibel zum Herrschen bestimmt ist. Amen. Wenn Jesus für dich der oberste aller Könige ist, dann bist du dazu bestimmt, unter seiner Königsherrschaft ein König zu sein. Amen. Vielleicht fühlst du dich nicht immer so königlich. Vielleicht ist deine Erziehung alles andere als königlich gewesen. Ja. Ich habe mir sagen lassen, Könige werden in einer besonderen Weise erzogen, zukünftige Könige. Ja. König Charles hat eine besondere Erziehung genossen, ja. Wie es wahrscheinlich wenige von uns genossen haben, sowohl was Bildung angeht, als auch was natürlich die Leute, die in sein Leben investiert haben, hat eine besondere Erziehung genossen und viele andere Könige auch. Aber ich sage dir, egal welche Erziehung du im Natürlichen genossen hast, jetzt erzieht dich der König der Könige und er hat dich dazu bestimmt, ein König zu sein, das ist die DNA eines Kindes Gottes. Ob du es willst oder nicht. Ob du es glaubst oder nicht. Aber es ist so. Halleluja. Du bist bestimmt, ein Unterkönig zu sein, sozusagen, unter dem obersten König. Und jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen und heute Morgen darüber sprechen, dass zwei Dinge werden benötigt, um Herrschaft auszuüben. Im Wesentlichen zwei Dinge. Und über beide Dinge spricht die Bibel ganz klar. Zwei Dinge werden gebraucht, um Herrschaft auszuüben. Wie von euch wollen Herrschaft ausüben? Halleluja. Okay, Könige sind dazu bestimmt, Herrschaft auszuüben. Zwei Dinge werden benötigt. Das erste ist Autorität. Sag mal Autorität. An den allermeisten Stellen, wenn du in der deutschen Bibel das Wort Autorität findest, insbesondere im Neuen Testament natürlich, weil das auf Griechisch ist, dann findest du dort das Wort Exousia. Sag mal Exousia. Ja, zum Beispiel Lukas 10, 19. Siehe, ich habe euch Exousia gegeben, Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts wird euch schaden. Okay? Oder Matthäus 10, Vers 1. Jesus gab seinen Jüngern Exousia, Autorität, jede Krankheit zu heilen und Dämonen auszutreiben. Amen. Exousia. Autorität. Ja, und dieses Wort Exousia, ich habe es nachgeschlagen im Griechisch-Lexikon, hat eine ganze Bandbreite von Bedeutung und deswegen möchte ich dir das einfach nicht vorenthalten, weil es gibt dir einfach eine klare Sicht, wie Gott Autorität versteht. Dieses griechische Wort Exousia heißt so viel wie eben Autorität. Zweitens Vollmacht. Vollmacht. Die Freiheit und das Recht zu handeln. Die Freiheit zu handeln. Die Freiheit und das Recht zu handeln, die Fähigkeit zu handeln, die Machtvollkommenheit, die Befugnis, die Herrschergewalt, die Amtsgewalt oder auch die Jurisdiktion. Also mit anderen Worten, das ist auch letztendlich die Amtsgewalt. Ja? Also mit anderen Worten, die Exousia, die Gott uns gegeben hat, gibt uns freie Verfügungsgewalt in dem Bereich, in dem Gott uns gesetzt hat. Also Könige herrschen über ein Territorium. Richtig? Also weißt du, ein König ohne Land, das kannst du vergessen. Ja, die Sache ist die, in der Vergangenheit war es so, wenn Könige abdanken mussten, dann haben sie auch ihren Königstitel verloren. Dann, zum Beispiel der König von Württemberg, als der abgedankt hat 1918, da war er nur noch ein Herzog. Er wurde degradiert, weil Könige sind per se Herrscher. Könige haben ein Territorium. Ich sage dir etwas, du hast ein Territorium, in das Gott dich gesetzt hat, wo er keinen anderen gesetzt hat. Und das ist sehr wichtig für dich zu verstehen. Weißt du, Gott hat dir ein Territorium gegeben, über das du herrschst. Und wenn du nicht herrschst, dann herrscht keiner, beziehungsweise dann herrscht der Feind. So ist es im natürlichen Königtum auch. Wenn ein König nicht herrscht oder es keinen König gibt, zum Beispiel, ich habe jetzt in meiner täglichen Kapitellese in der Bibel, bin ich gerade im Buch der Richter, und da gibt es eine Zeit in der Richterzeit, da steht immer wieder dieser eine Satz, und ich fand es markant, weil es sticht so raus, immer wieder zwischendurch steht dieser Satz, und da heißt es, zu dieser Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was recht war in seinen eigenen Augen. Mit anderen Worten, jeder hat gemacht, was er wollte. Und ich sag dir, in deinem Leben passiert, was auch immer dein Feind will. Ja, es gibt nämlich einen Feind, der, wir haben ihn vorher schon entlarvt, der Verkläger der Brüder, der Verderber. Ja, Jesus hat gesagt, der Feind ist gekommen, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben und zu töten. Ja, ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Amen. Das heißt, es gibt einen Feind, der versucht, in deinem Territorium Dinge zu tun, damit dieses Leben im Überfluss in deinem Leben nicht durchkommen kann. Amen. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Du musst es nicht zulassen. Amen. Er hat dir Autorität gegeben. Er hat dir Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Er hat dir Dekretsgewalt gegeben. Das ist ein anderes Wort auch. Er hat dir die Gewalt gegeben, zu dekretieren. Er hat dir die Verfügungsgewalt gegeben. Er hat dir die Freiheit gegeben, zu handeln. Und es geschieht. Amen. Wir müssen unsere Autorität wahrnehmen. Ich sage dir, das Zweite, was wichtig ist, um Herrschaft auszuüben, das Zweite, zusätzlich zur Autorität, das Zweite, ich sage es jetzt mal auf Neudeutsch, also sprich auf Englisch, das Zweite ist Power. Power, sag mal Power. Power, das englische Power ist ziemlich gut, weil es mehrere Sachen umfasst. Es umfasst Kraft und es umfasst Macht. Und es kommt dem griechischen Wort für Kraft ziemlich nahe, weil das griechische Wort für Kraft heißt Dynamis. Sag mal Dynamis. Amen. Und Dynamis ist sozusagen, du kannst so sagen, Dynamis ist die Kraft, die Machtentfaltung, die Stärke, das Vermögen, die Fähigkeit, die Nachdrücklichkeit, die Intensität der Kraft, um das, was die Autorität sagt, durchzusetzen. Amen. Weil wir von euch wissen, dass ein König ohne Armee oder ohne Polizei schlecht beraten ist. Amen. Er kann Dinge dekretieren, er kann seine Autorität wahrnehmen, er kann sagen, ich bin der König, ich mache das Gesetz und das Gesetz gilt auch, nur keiner hält sich dran, weil er nicht die Kraft hat, es durchzusetzen, weil er keine Polizei hat, die es durchsetzt. Die Polizei ist die Dynamis sozusagen. Ja? Sie setzt die Autorität durch, wenn nötig mit Gewalt. Und wir reden hier nicht von körperlicher Gewalt, sondern wir reden von geistlicher Kraft. Jesus hat gesagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8 zu den Jüngern, er hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen. Ihr werdet Dynamis Power empfangen. Da steht das Wort Dynamis wieder. Ihr werdet Dynamis empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Mit anderen Worten, ihr werdet eure Bestimmung erfüllen, weil ich euch die Kraft gebe, um die Autoritätsposition, in die ich euch gesetzt habe, durchzusetzen. So einfach. Gott hat dir ein Territorium gegeben. Ich sag's nochmal. Sag mal zu deinem Nachbarn. Gott hat dir ein Territorium gegeben. Und über dieses Territorium bist du bestimmt zu herrschen. Du herrschst über dieses Territorium mit Hilfe der Kraft Gottes. Deswegen brauchst du die Kraft Gottes. Deswegen hat Jesus gesagt, ihr werdet Kraft empfangen. Wie empfängt man Kraft? Einfach indem er sich danach ausstreckt und im Glauben zugreift. Amen. Wenn zum Beispiel so die Kraft Gottes im Raum ist, wie heute Morgen hier, dann ist es eine gute Gelegenheit, um die Kraft Gottes zu ziehen. Um einfach, das kannst du ganz heimlich machen, nebenher ziehst du einfach die Kraft, die in der Atmosphäre ist und sie geht auf dich über. Oder wenn jemand für dich betet, auf dem vielleicht schon mehr Kraft ist als bei dir, dann legt er dir die Hände auf und dann geht Kraft über. Kraft kann immer wieder verstärkt werden, Kraft kann immer wieder neu gegeben werden und wenn du sie empfangen hast, dann hast du sie, dann ist diese Kraft da und sie steht dir zur Verfügung. Aber sie muss gebraucht werden. Und dafür ist die Autorität zuständig. Weil die Autorität dirigiert die Kraft. Deswegen ist ein Leben in Autorität am Ende noch wichtiger als ein Leben nur in Kraft. Ja, du kannst es so vorstellen, wenn du im Natürlichen ein Mann, der totale Kraft hat, also der haut, was weiß ich, mit einem rechten Haken haut er den stärksten Mann um. Ja. Wenn der diese Kraft nicht richtig gebraucht, dann wird er der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen. Dann haut er hier um und da um und so weiter. Ja. Aber wenn er es gezielt einsetzt, dann, wo auch immer man das gezielt jetzt brauchen kann, um irgendwelche Dinge zu tun, die sinnvoll sind, ja, dann wird diese Kraft zum Segen gebraucht. Und dafür ist es entscheidend, dass du die richtige Position einnimmst. Und ich habe es dir am Anfang gesagt, was ist deine Position? Deine Position ist die eines Königs unter dem König derer, die Könige sind. Das heißt, deine Position ist die eines Herrschers. Und das Erste, was ein Herrscher braucht, ist, er braucht ein Bewusstsein, worüber er herrscht. Und das ist das Erste und Wichtigste, damit du Autorität wahrnehmen kannst. Weißt du, der Punkt ist der, Kraft hast du. Ja? Ich meine, als ich aufgewachsen bin, da gab es andere Jungs bei mir in der Klasse, die hatten viel mehr Kraft als ich. Ja? Und die haben echt, die haben bumm draufgehaut und dann zack, bist du umgefallen. Ja? Die hatten Kraft. Ja? Aber ich sag dir, nur weil sie Kraft hatten, hatten sie deswegen noch keine Autorität. Der Punkt ist, der Teufel hat auch Kraft. Amen. Lukas 10, 19, ich habe es gerade zitiert. Siehe, ich habe euch Autorität gegeben, Exousia, auf alle Schlangen und Skorpione und auf alle Dynamis des Feindes zu treten. Und nichts wird euch schaden. Da steht Dynamis. Das heißt, der Feind hat auch Dynamis. Aber wenn er mit Gott konfrontiert wird, hat er keine Autorität. Deswegen ist das Entscheidende, dass du deine Autorität wahrnimmst. Amen. Wenn du deine Autorität wahrnimmst, folgt der Autorität die Kraft auf dem Fuß. Aber nicht wahrgenommene Autorität gibt der Kraft des Feindes Raum. Warum sagt Jesus, siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts wird euch schaden? Sagt er das einfach nur, um die Jünger ein bisschen aufzubauen und zu sagen, okay, schau mal, ich wollte euch mal was Nettes sagen, ihr habt Kraft, ihr habt Autorität bekommen, das ist doch eine tolle Sache, oder? Nein, er sagt ihnen das, weil es da eine Kraft des Feindes gibt, weil es da Schlangen und Skorpione gibt da draußen und weil es da einen Feind gibt und weil es entscheidend wichtig ist, dass wir als seine Jünger unsere Exousia, unsere Autorität wahrnehmen, weil dann hat der Feind nämlich keine Chance. Amen. Halleluja. Nimm noch das Beispiel von einem dicken Lastwagen. Ja, ich sag mal so ein richtiger, ich weiß nicht, die schwersten Lastwagen hier in Deutschland. In Amerika haben sie noch größere, noch stärkere Lastwagen. Ich weiß nicht, die wiegen, ich weiß gar nicht, wie viele Tonnen die wiegen. Also auf jeden Fall, nehmen wir, was weiß ich, 20 Tonnen. Sagen wir so, einer wiegt vielleicht 20 Tonnen. Ja? 40. Hier in Deutschland schon. Okay, aber in Amerika, in den USA, da wiegen sie noch mehr. Also gut, dann sind wir bei 40 schon mal ganz gut. Da fangen wir mit 40 an. Okay, also so ein 40-Tonner. Stell dir vor, du stehst auf der Straße in der Mitte der Kreuzung und ein 40-Tonner rollt auf dich zu. Wie viele Chancen rechnest du dir aus, den zu stoppen? Mit deiner Kraft. Dieser 40-Tonner hat extreme Kraft. Amen. Da, weißt du, da reicht es auch nicht, wenn du sagst, ja, ich hole meinen großen Bruder. Der hat so eine Kraft, den hältst du nicht auf. Aber jetzt kommt's. Zieh eine Uniform an, auf der Polizei steht, und halt eine Kelle in die Luft mit so einem roten Zeichen, stell dich in die Kreuzung und mach so. Wetten, du hältst den 40-Tonner auf? Amen. Das ist der Unterschied zwischen Kraft und Autorität. Der Teufel hat Kraft, deswegen heißt es auch, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Er hat Kraft, aber er hat keine Autorität. Du hast die Autorität. Amen. Sag mal, ich habe die Autorität. Ich habe die Autorität. Halleluja. Weißt du, das ist das Entscheidende. Du hast die Autorität und du musst dir bewusst machen, immer wieder neu, worüber hast du Autorität? Damit beginnst, worüber habe ich Autorität? Ich sag dir, worüber du Autorität hast. Über dein Territorium. Was ist dein Territorium? Dein Territorium sind zum Beispiel deine Umstände in deinem Leben. Ja, siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Skorpione sind so Stechende, ja, die dir so in den Fuß stechen. Ja, so die Umstände. Ja. Ah, das tut weh. Oh, was der Banker da gesagt hat, das tut weh. Skorpion. Oh, das, was der Arzt da gesagt hat, das tut weh. Ja, Skorpion. Siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Skorpione zu treten. Amen. auf Umstände zu treten. In deinem Bereich auf Umstände zu treten. Übrigens auch für Leute, die sich dir anvertrauen und für die du betest. Weil das ist auch dein Bereich. Amen. Du hast Autorität, auf Umstände zu treten. Du hast zweitens Autorität, wir haben es gerade gesagt, auf Schlangen zu treten. Was sind Schlangen? Naja, logisch. Was war die Schlange im Paradies? Der Daifi. Okay? Das heißt, Schlangen sind Dämonen. Du hast Autorität, auf Dämonen zu treten. Und sie können dir nicht schaden. Sag mal, ich habe Autorität, auf Dämonen zu treten, auf Geister zu treten. Was fürchtest du dich noch vor Dämonen? Du Christ. Du. Es gibt keinen Grund. Amen. Weil du hast die Autorität. Der Dämon mag Kraft haben. Und das haben Dämonen manchmal. Die haben Kraft. Ja. Manche haben ganz schön Kraft. Aber ich sagte, du hast Autorität. Amen. Und das macht jede Kraft zunichte. So wie der Polizist, der es so macht. Seine Autorität macht jede Kraft zunichte. Also der Lastwagenfahrer sagt nicht, ja, ich bin aber der dicke 40-Tonner. Gegen mich kommst du nicht an. Nein, nein, der kennt Autorität. Und ich sagte, der Teufel kennt auch Autorität. Und er weiß, ob du weißt, dass du Autorität hast. Und das ist der entscheidende Punkt. Deswegen ist es wichtig, dass du dir bewusst machst, immer wieder bewusst machst, worüber du Autorität hast. Ja, Psalm 8, Vers 4 bis 7 ist da immer wieder eine starke Stelle, die du dir immer wieder bewusst machen solltest. Ja, wo David sagt, er sagt, und ich lese einfach ab Vers 6, er sagt über den Menschen, er sagt, denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Elohim, was sonst im Alten Testament immer mit Gott übersetzt wird. Hier wird es von vielen Übersetzungen mit Engel übersetzt, aber es ist egal. Du hast ihn wenig geringer gemacht als Elohim. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Amen. Und das Interessante ist hier auch wieder, ich habe das im Hebräischen nachgeschlagen in dem Fall, weil es ist das Alte Testament, wo es heißt, du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Dieses Wort Maschal, das da steht, Herrscher, heißt so viel wie Herrscher im Sinne von als König. Das heißt, da hast du wieder die Königsherrschaft. Da hast du wieder dieses Bewusstsein eines Königs. Weißt du, wir brauchen ein königliches Bewusstsein im Leib Christi. Wir sind Royal Family. Royale Familie. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ganz schön royal. Ja. Halleluja. Weißt du, und so sollten wir uns auch mehr und mehr benehmen. Weißt du, der Punkt ist, das ist ein Unterschied zwischen Kraft und Autorität. Wenn du Kraft hast, wenn du Muckis hast, dann hast du halt Kraft. Du hast sie. Wie auch immer du drauf bist, du hast die Kraft. Bei der Autorität ist es so, Jesus hat dich versetzt, in Christus bist du versetzt, in die Position der Autorität eines Königs der Könige, eines Königs unter dem König der Könige. Du bist diese Autoritätsperson, aber in eine Autoritätsposition muss man hineinwachsen. Das heißt, damit du diese Autorität tatsächlich ausstrahlst, braucht es eine Entwicklung. Vielleicht bist du Lehrer oder Lehrerin und du hast angefangen als Referendar. Ich weiß noch genau, wie ich in die Schule gegangen bin. Die Referendare, das waren immer die hat man immer zum Abschluss freigegeben als Schüler. Hat man immer gesagt, die machen wir fertig und da machen wir Theater und so weiter. Weil da ist man dann davon ausgegangen, die haben es noch nicht so drauf, ihre Autorität wahrzunehmen. Die hatten zwar die Position, aber du hast es ihnen nicht zugetraut und manchmal... Ich meine, wir waren echt frech, ich muss echt sagen, also ich habe schon Buße getan, okay, aber wir waren echt frech zu manchen Referendaren. Ich weiß nur, eine kleine Referendarin, die war Deutsch- und Sportlehrerin, die war einen Kopf kleiner als ich wahrscheinlich und zwei Köpfe als noch ein anderer bei mir in der Klasse und die kam da rein und die hat keiner ernst genommen und ich weiß noch, der Größte bei uns in der Klasse, sie hat gesagt, geht rein ins Klassenzimmer und er hat so über ihren Kopf drüber gestanden und gesagt, redet da jemand? Das ist Hammer, ja. Ja. Okay, es war nicht ich, ja, es war jemand anders, aber. Aber verstehst du? Sie hatte die Position der Autorität durch ihre Setzung als die Lehrerin der Klasse. Aber sie war noch nicht hineingewachsen in diese Position. Andere Lehrer waren da schon weiter fortgeschritten. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen anderen Lehrer, der war auch noch relativ jung, aber der hatte das schnell gelernt. Der hatte gemerkt, man muss in einer Klasse sofort deutlich machen, dass man die Autorität hat, sonst hat man verloren. Ich gebe gerade Tipps für Lehrer, okay? Ja. Ja, ist so. Das war so. Wenn wir gemerkt haben, der nimmt oder die nimmt ihre Autorität nicht wahr, dann haben wir gemacht, was wir wollten. Aber dieser Lehrer, der kam auch, der war nicht mehr Referendar, sondern der war schon Assessor, aber war also auch noch nicht so weit fortgeschritten, war auch noch ziemlich jung. Aber der hatte das gelernt, der hat gesagt, ich muss von Anfang an die Unruheherde abstellen. Und was hat er gemacht? Er hat von Anfang an, er hat sein rotes Notenbüchlein gepackt und hat gesagt, wen frage ich heute wieder ab? Und der Erste, der gemuckt hat und irgendwie blöd was Blödes gesagt hat, der kam an die Tafel. Verstehst? Und so hat er von Anfang an die Klasse im Griff gehabt. Dieselbe Klasse, die bei der anderen Person über den Kopf drüber geschaut hat und gesagt hat, ist da jemand, hat bei ihm absolut pariert. Warum? Weil er gleich deutlich gemacht hat, ich weiß, wer hier der Chef ist. Und so ist es. Er hat es uns auch klar gesagt. Er hat gesagt, an mir kommt er nicht vorbei. Er hat gesagt, so einen konsequenten Lehrer wie mich habt ihr noch nie gehabt. Hat er gesagt. Ja, hat er wirklich gesagt. Ja, manche waren ein bisschen erschreckt, aber auf die Dauer haben sie verstanden. Er war nicht böse, verstehst du? Es war kein böser Lehrer oder so, der irgendwie die Leute fertig gemacht hat, sondern der hat einfach seine Autorität wahrgenommen. Wenn er gemerkt hat, dass man die Autorität akzeptiert hat, dann wurde er auch lockerer. Aber er hat erstmal deutlich gemacht, was Sache ist. Schau, da kannst du dir ein Beispiel nehmen als Christ. Wenn du konfrontiert wirst mit Umständen, wenn du konfrontiert wirst mit Dämonen in deinem Leben. Das Wichtigste ist dein Auftritt. Das Wichtigste ist, was strahlst du aus? Das Wichtigste ist, bist du dir deiner Autorität bewusst? Bist du dir bewusst, dass wenn ein Dämon und du zusammenkommen, dann gibt es nur einen, der gehen muss? Und das bist nicht du. Bist du dir bewusst, dass wenn ein Umstand dich daran hindern will, wenn eine Situation dich daran hindern will, deine Bestimmung zu erfüllen, dann gibt es nur einen, der gehen muss? Und das bist nicht du. Amen. Ich habe heute Morgen habe ich zufällig bei mir am Schreibtisch noch ein Witzblatt gefunden. Das lag da und da dachte ich, wow, das passt ja super zu heute. Und zwar war das ein Witz vom 18. Januar in meinem Kalender. Da heißt es, fragt einer seinen Freund und sagt, Klaus, hast du jetzt eigentlich schon eine neue Stelle gefunden? Ja, habe ich. Und wie ist es da? Fragt der Freund. Sagt er, wie im Paradies. Sagt er, ach ja, wie das? Da sagt er, naja, der Chef kann mich jederzeit rausschmeißen. Verstehst du? Das ist die Autorität. Amen. Im Paradies war Gott der Chef und er konnte den Menschen jederzeit rausschmeißen. Und jetzt kommt's für dich. In deinem Territorium, wo die Dämonen versuchen reinzuschleichen, wo die Umstände versuchen dich zu stechen, wo Kraft des Feindes gegen dich kommt, da hast du die Autorität und du kannst sie jederzeit rausschmeißen. Amen. Wann tust du es? Ja. Verstehst du? Halleluja. Das wirst du dir jetzt merken. Deswegen habe ich dir den Witz erzählt. Das wirst du dir merken. Du kannst sie jederzeit rausschmeißen. So wichtig. Weißt du, Autorität wahrzunehmen, muss man lernen. Man muss es lernen. Und heute Morgen möchte ich dich lehren und ich möchte dich gleichzeitig auch ermutigen, wirklich diese Autorität kontinuierlich auch nach diesem Gottesdienst weiter wahrzunehmen. Ich habe schon gesagt, das Erste, was wichtig ist, du musst dir bewusst machen, worüber du Autorität hast. Ich habe schon gesagt, Schlangen, Skorpione, alle Kraft des Feindes. Was noch? Autorität über deine eigene Seele hast du auch. Mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter Gottes. Amen. Du hast Autorität über deine Seele. Was machst du mit Gedanken deiner Seele? Was machst du mit Gefühlen deiner Seele, die nicht göttlich sind, die nicht dem Wort Gottes entsprechen, die nicht dem Geist Gottes entsprechen? Was machst du mit ihnen? Paulus sagt es dir ganz klar. Er sagt, Gott hat dir Waffen gegeben, die sind nicht fleischlich, sondern sie sind mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien, also Gedankengebäude. Die Anmerkung sagt, Berechnungen, Beurteilungen und wir zerstören jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Jeden Gedanken. Mach dir das mal bewusst. Gedanken, jeder Gedanke, der hier ist, weißt du, nicht alle Gedanken, die du hier manchmal denkst, sind von dir, das sind nicht alles deine Gedanken, die kommen dir manchmal angeflogen von außen. Aber jetzt habe ich wieder die gute Nachricht für dich. Du kannst sie jederzeit rausschmeißen. Du bist nämlich der Chef. Der Chef kann sie jederzeit rausschmeißen. Jeden Gedanken. Weißt du, glaub nicht der Lüge, dass du irgendwelche Gedanken denken musst. Du musst sie nicht denken, sondern du kannst sie jederzeit rausschmeißen. Sag mal, ich kann sie jederzeit rausschmeißen. Halleluja. Und weißt du, das ist ganz wichtig auch zu verstehen. Keiner von uns hier heute Morgen hat weniger Autorität als ein anderer. Es gibt vielleicht Unterschiede darin, wie sehr jemand schon in seiner Autorität wandelt, wie sehr ihm diese Autorität schon bewusst ist. Da gibt es Unterschiede, sicherlich. Aber die Autorität, die du hast, ist nicht weniger als die Autorität, die ich habe oder die irgendein gewaltiger Mann oder Frau Gottes hat. Die ist nämlich genauso groß wie die Autorität, die Jesus hatte. So wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Amen. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. So geht ihr nun hin in dieser Gewalt, in dieser Macht. Geht ihr nun hin und nehmt sie wahr. Halleluja. Autorität über Materie zum Beispiel. Also das ist der Schlüssel zu kreativen Wundern. Das ist der Schlüssel. Ich habe einige Dinge vorgelesen, was gestern in den Heilungsräumen passiert ist, aber insgesamt, was wir in letzter Zeit erleben, ist einfach gewaltig. Weißt du, Metall, so viele Zeugnisse von Metallauflösung. Auch jetzt in Martinique wieder zwei. Taube Ohren, die sich öffnen. Ja, in Martinique waren mindestens zwei Frauen, die verdrehte Beine hatten, falsch gedrehte Beine, die deswegen nicht mehr in die Knie gehen konnten und so weiter, weil die so verdreht waren. Gott hat sie eingedreht, sie konnten wieder frei in die Knie gehen. Verstehst du? Kreative Wunder, Herrschaft über die Materie, Herrschaft über Knochen, Herrschaft über Tumore, Herrschaft über alles, was materiell ist. Du hast Herrschaft. Sag mal, ich habe Herrschaft. Halleluja. Herrschaft. Gestern haben wir es wieder gesehen. Heute werden wir es weitersehen. Ich werde dich aktivieren in deiner Autorität. Und ich sage dir, wenn du Autorität über Materie hast, wenn durch dich Kranke gesund werden, ja, wie viel mehr hast du Autorität über deine eigene Seele? Amen. Und über irgendeinen kleinen Dämon oder einen Skorpion, der dich sticht. Du bist bestimmt zu herrschen. Halleluja. Preis den Herrn. Okay, was ist noch wichtig? Auf deinem Weg zu lernen zu herrschen. Was ist noch wichtig? Zweitens ist wichtig, das erste war Bewusstsein. Du brauchst Bewusstsein. Das zweite ist, deine Autorität wird in dem Maße wirksam, wie du eingefügt bist in die göttliche Ordnung der Autorität. Das ist auch ein Schlüssel, weil es ist ein Königreich. Und ein Königreich ist eben nicht so, dass der König sagt, okay, jeder kann machen, was er will und jeder hat einfach irgendeine Autorität. Sondern das Erste und Wichtigste ist, dass du dem König untergeordnet bist, sonst hast du nämlich überhaupt keine Autorität im Königreich. Ohne den Gehorsam gegenüber Jesus Christus und seinem Wort hast du keine Autorität. Weißt du, das Wort Gottes ist nicht nur deswegen, weißt du, was das Wort Gottes sagt über bestimmte Dinge des Lebens, ist nicht nur deswegen nicht verhandelbar, weil wir irgendwie gesetzlich an irgendeinem Buchstaben kleben und einfach sagen, ja, und das steht aber in der Bibel und so weiter und so fort. Sondern die Sache ist die, wenn wir aufhören, nach den Maßstäben des Wortes Gottes zu leben, verlieren wir unsere Autorität. Ich möchte meine Autorität nicht verlieren im Geist. Amen. Diese Autorität ist unter der Voraussetzung dessen, dass du untergeordnet bist unter den König der Könige. Amen. Sag mal, ich lebe untergeordnet unter den König der Könige. Wenn du noch nicht untergeordnet lebst heute Morgen unter den König der Könige, hast du heute die Gelegenheit, dich einzuordnen. Wir werden am Schluss ein Gebet sprechen und dann kannst du dich einordnen unter die Autorität des Königs der Könige. Halleluja. Drittens, in Autorität hineinzuwachsen, ist es drittens wichtig, das mag vielleicht banal klingen, aber es ist trotzdem sehr, sehr wichtig und wird oft nicht gesehen. Du musst die Autorität, die du hast, wahrnehmen. Sag mal wahrnehmen. Du musst sie wahrnehmen. Das heißt, du musst sie ausüben. Paulus sagt in Hebräer 6, sagt er, durch Gewöhnung geübte Sinne. Ja, wenn du, ich nehme jetzt mal das Beispiel vom Lehrer in der Schule, wenn der Lehrer in der Schule seine Autorität nie ausübt, obwohl er sie hat, dann wird er nicht zu einer Autoritätsperson werden. Und das ist genau das, was wichtig ist. Schüler in der Schule müssen sehen, ja, diese Frau, dieser Mann strahlt eine Autorität aus, der ich mich unterordnen muss. Und genauso müssen Dämonen und andere Umstände und Geister und was weiß ich um dich herum müssen merken, dass du in eine Autorität gehst, der sie sich unterordnen müssen. Halleluja. Und das, diese Ausstrahlung bekommst du nur, wenn du diese Autorität kontinuierlich wahrnimmst. Und das ist nicht nur in einem Gottesdienst, wenn wir jetzt gleich zusammen ein Powergebet beten und Autorität nehmen und Wunder erleben und so weiter, sondern das ist ein Lebensstil. Das ist ein Lebensstil, auch in deiner Gebetszeit. Also ich sag mal so, wenn du die letzten 1-2 Jahre in deiner Gebetszeit nie gebetet hast, so, und in Jesu Namen, ich binde diesen Geist und ich nehme Autorität über diese Macht und über diese oder jene Sache. Wenn du das nie gebetet hast, dann kann ich dir garantieren, der Feind ist in deinem Leben voll am Machen. Du merkst es vielleicht noch gar nicht. Verstehst? Weil wir haben einen Feind und der versucht immer wieder Dinge zu tun. Und es ist nicht so, dass du einmal deine Autorität wahrnimmst und sagst, so, und jetzt binde ich alle Geister, die gegen mich stehen und jetzt genieße ich das Leben. Ja, schön wär's. Im Himmel sind wir dann soweit. Amen. Aber hier auf der Erde, Gott will, dass du das Leben genießt, aber du kannst es nur genießen auf die Dauer, wenn du deine Autorität immer wieder wahrnimmst. Weil da gibt es Dinge, die gegen dich stehen. Da gibt es Dinge, die versuchen, gegen dich zu kommen. Da gibt es Umstände, da gibt es, manchmal sind es auch Geister, weißt du, die du gar nicht erstmal so gar nicht so wahrnimmst. Geister, die dich einfach so einlullen, die dich so ein bisschen lau machen, so ein bisschen, letzte Woche haben wir über Wachheit im Geist gesprochen, einfach die dich so ein bisschen schläfrig machen und so weiter. Ich sage, das sind schon Geister. Du musst Autorität darüber nehmen. Amen. Wenn du merkst, ich kann meine Gedanken nicht mehr kontrollieren oder irgendwas in einer bestimmten Situation, dann musst du Autorität darüber nehmen. Dann sagst du so, ich nehme jetzt Autorität über diese Geister. Ich nehme jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam gegen Christus. Also lass nicht so viel zu. Also ich muss jeden Tag meine Autorität wahrnehmen. Irgendwo. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag irgendwie einen Krankheitsangriff habe oder jeden Tag irgendwie die dicke Dämonenattacke oder irgendwas oder jeden Tag irgendwie umgenietet werde vom Teufel oder sowas, sondern ich muss meinen Stand kontinuierlich einnehmen und halten. Und dafür musst du deine Autorität wahrnehmen. Im Gebet. Du für dich. Du kannst dich auch nicht auf jemand anders verlassen. Ah, der Pastor wird für mich schon dann Autorität wahrnehmen, wenn es dann ganz schlimm kommt. Na, manche kommen viel zu spät. Und weißt du, was sie brauchen, ist nicht nur ein Powergebet in Autorität, sondern was sie brauchen, ist selber Autorität. Aber selber bekommst du Autorität nicht von heute auf morgen, sondern du musst da drin wachsen. Du musst dich entscheiden, da drin zu wachsen. Deswegen, Irina hat es am Donnerstag wunderbar gesagt. Sie hat ja auch über Autorität gelehrt in der Schule. Und sie hat es wunderbar gesagt. Sie hat gesagt, fang nicht erst an, deine Autorität wahrzunehmen, wenn es ganz dick kommt. Verstehst? Es ist wichtig. Weil wenn es ganz dick kommt und du hast nicht gelernt, deine Autorität wahrzunehmen, dann ist es sehr schwierig, deinen Stand noch einzunehmen. Sondern kontinuierliches Leben in der Autorität führt dazu, dass im Zweifelsfall Autorität aus dir hervorkommt. Wie gesagt, wie beim Lehrer in der Schule. Ich nehme einfach gerne jetzt gerade heute, ich weiß nicht warum, aber ich nehme einfach gerade gerne dieses Beispiel. Das ist so, weißt du, ein guter Lehrer muss ja nicht ständig überlegen, oh, was mache ich jetzt in der Situation, wie reagiere ich jetzt? Weißt du, solange du überlegst, wie du reagierst, ist die Situation schon wieder vorbei. Das muss aus dir herauskommen. Das muss einfach Automatismus sein. Du musst einfach so reagieren, einfach aus dem Bewusstsein deiner Autorität heraus. Und so sollten wir leben als Christen. Das ist unser Leben. Das ist das Leben, für das Jesus dich bestimmt hat. Ein Sohn, eine Tochter Gottes, die oder der permanent in dieser Autorität lebt. Heute Morgen möchte ich dich wirklich herausfordern, eine Entscheidung zu treffen, ein Leben in Autorität zu leben. Nicht nur heute Morgen deine Autorität wahrzunehmen oder wahrnehmen zu lassen von anderen für dich, das werden wir auch tun, aber dich zu entscheiden, zu sagen, ich lebe von heute ein Leben in Autorität. Weißt du, das ist ein Leben in geistlicher Wachheit. Wachheit und Autorität gehören eng zusammen. Du kannst auf die Dauer nicht geistlich wach bleiben, wie Jesus dich ermahnt hat, wacht. Ja? Du kannst nicht auf die Dauer geistlich wach bleiben, wenn du deine Autorität nicht wahrnimmst. Weil hier in dieser Welt gibt es Geister, die wollen alles andere, als dass du geistlich wach bist. Amen. Religiöse Geister auch, weißt du, die dich irgendwie rumschwelgen lassen in irgendwelchen Gefühlen. Weißt du, ich sag dir, ich liebe Jesus von ganzem Herzen. Aber ich sag dir auch was, Das ist nicht nur eine emotionale Sache, wo ich irgendwie so schwelge. Und weißt du, manche sagen, ja, oh, Hauptsache ich liebe Jesus und so weiter. Und dabei nimmt der Teufel ihnen schon das ganze Land weg und sie lieben immer noch Jesus. Und, oh, und Hauptsache ich liebe Jesus. Und der Teufel nimmt ihnen alles weg. Das ist Religion. Das ist Religion. Weißt du, du kommst trotzdem in den Himmel, preist den Herrn, weil du liebst ja Jesus. Halleluja. Aber weißt du, so sentimentale Geschichte ist Religion. Das ist nicht das liebe Jesulein. Amen. Jesus ist nicht nur das liebe Jesulein. Ich meine, er war in der Krippe, ja, aber jetzt herrscht er und regiert er in Autorität. Und das ist dein Vorbild. Amen. Der Herrscher, der ein Herrscher ist von vielen Herren. Und du bist der Herr. Einer der Herren. Halleluja. Und diese Autorität nimmst du wahr. Und das ist nichts Sentimentales. Du musst auch kein Mitleid haben mit dem Teufel. Verstehst du? Und dich auch nicht flüchten in irgendeine Sentimentalität, sondern du nimmst deine Autorität wahr. Du sagst, hey, Teufel, so weit und nicht weiter. Schluss jetzt. Jetzt wird Autorität wahrgenommen. Amen. Und du nimmst deine Autorität wahr und so wächst du in dieser Position. Okay, wie nehmen wir unsere Autorität wahr? Wie machen wir das? Nur nochmal zur Verdeutlichung. Wir machen es in erster Linie durch Worte. Sag mal Worte. Worte, durch Worte. Ja? Matthäus 8,16 heißt es von Jesus, er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden. Mit seinem Wort. Hebräer 1, Vers 3 heißt es, in dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Das heißt mit anderen Worten, das Wort Gottes hat in sich die Kraft, die Autorität Gottes durchzusetzen. Und wo ist das Wort Gottes jetzt aktiv? Auf deinen Lippen. Amen, Gott hat keinen anderen Mund hier auf der Erde. Weißt du, im Himmel muss er seine Autorität nicht mehr durchsetzen. Da ist sie schon durchgesetzt. Aber hier auf der Erde muss er sie noch durchsetzen. Und rat mal, wen er dafür hat. Rat mal, wer dafür bestimmt ist. Du und ich. Amen. Er hat uns als die Träger seiner Autorität gesetzt und genauso wie er im Himmel herrscht durch sein Wort, so herrschen wir hier auf der Erde durch sein Wort auf unseren Lippen. Nicht irgendwelche Worte, sondern sein Wort. Aber du sprichst das Wort. Ja, Jesus hat gesagt in Matthäus 17, Vers 20, er hat gesagt, wenn ihr nur Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen. Nicht nur irgendwie denken, ach, dieser Berg, das wäre doch jetzt schön, wenn der ins Meer fallen würde. Oh, das wäre jetzt schön, wenn das ändern. Oh, Herr, du weißt, es würde mir echt gut gefallen, wenn jetzt dieses Wunder passieren würde. Nein, das sagt er nicht. Sondern wenn ihr nur Glauben habt wie ein Senfkorn. Ich meine, das ist wirklich nicht viel Senfkorn. So viel können wir aufbringen, oder? Schaffen wir das? Senfkorn, der kleinste Same, ja, das kriegen wir hin. Okay? Wenn ihr nur Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, also sprechen, hebe dich weg von hier dorthin und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Oh Halleluja, nichts wird dir unmöglich sein. Nichts ist dem unmöglich, der seine Autorität wahrnimmt mit Worten. Also der Berg ist dafür bestimmt, dass er durch dich verpflanzt wird, durch das, was du sagst. Der Berg ist nicht dafür da, dass du über den Berg sprichst und über den Berg diskutierst, wie viele Leute das machen. Und ja, und das ist das Problem. Und das, also das ist, wir werden gleich unsere Autorität praktizieren. Und ich werde dir etwas sagen. Gleich unsere erste Aktivierung wird sein, dass wir Autorität nehmen über Berge von Umständen im Leben hier von Menschen. Aber ich werde dir sagen, du musst den Berg, zu dem wir sprechen sollen, in einem Satz formulieren. Amen. Weil das ist sehr wichtig. Weil wir haben manchmal zu viele Gedanken im Kopf. Also die Sache ist ganz einfach. Was ist der Berg? Heißt der Krankheit? Heißt der Krebs? Das ist ein Wort sogar, das ist nicht mal ein Satz, das ist ein Wort. Heißt er MS? Oder heißt er finanzielle Probleme? Oder heißt er familiäre Probleme? Eheprobleme? Oder heißt er berufliches Problem? Wie heißt er? Verstehst du? Das ist entscheidend. Und dann sprechen wir zum Berg. Wir müssen nicht den Berg besprechen, weil manche haben manchmal die falsche Vorstellung, die denken, der für mich betet, der muss alle Details über meine ganze Krankheitsgeschichte und meine Kindheitsgeschichte und was der gesagt hat und der und die gemacht haben und wie das, denken sie müssen, alle Details müssen wir wissen. Darum geht's überhaupt nicht. Wir sind nicht hier, um über Berge zu sprechen, sondern wir sind hier, um zu Bergen zu sprechen. Und ich sag dir, das ist effektiv. Weil, weißt du, was ist der Punkt? Wenn du über Berge sprichst, dann hast du vielleicht das Gefühl, dass deine Seele eine gewisse Erleichterung hat, weil du hast dir es im wahrsten Sinne des Wortes von der Seele geredet. Und das ist, ja, und dafür soll auch, gibt es auch Raum, verstehst du? Deswegen haben wir auch Gespräche und Beratung und so weiter. Dafür gibt es auch Raum, sich Dinge von der Seele zu reden. Aber wenn es darum geht, Autorität wahrzunehmen, dann kannst du nicht dabei enden, dass du dir Dinge von der Seele geredet hast. Da hast du nämlich nur eine seelische Erleichterung. Berge reagieren nicht darauf, dass du über sie sprichst. Es ist so. Sondern Berge reagieren, wenn du zu ihnen sprichst. Amen. Und wie gesagt, nicht falsch verstehen, da ist Raum dafür, über Berge zu sprechen. Aber dann muss der Punkt kommen, wo wir zum Berg sprechen. Amen. Und heute Morgen hier können wir nicht mit jedem ein persönliches Beratungsgespräch machen, logischerweise. Und deswegen müssen wir uns darauf beschränken, zum Berg zu sprechen. Und das ist eine ganz klare Sache. Und weißt du, was sprechen wir zum Berg? Wir sprechen das Wort der Autorität. Wir sprechen im Bewusstsein, ich bin der Chef und ich kann dich jederzeit rausschmeißen. Und dieser Zeitpunkt jederzeit ist jetzt. Jetzt schmeißen wir dich raus. Jetzt schmeißen wir diesen Umstand raus. Jetzt schmeißen wir diese chronischen Eheprobleme raus aus deinem Leben. Jetzt schmeißen wir diesen Geist des Mangels raus. Diesen Geist, der dich immer mit Geld falsch umgehen lässt. Wir schmeißen das jetzt raus. Jetzt. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Wenn du nicht bereit bist für jetzt, dann lassen wir es. Dann machen wir es irgendwann später. Aber wenn du bereit bist für jetzt, dann machen wir es jetzt. Amen, weil es ist immer jetzt. Es bringt nichts zu sprechen zum Berg, wenn du glaubst, naja, der Berg muss vielleicht in 3 Jahren gehen. Dann müssen wir jetzt nicht sprechen. Wenn du glaubst, es geht erst in 3 Jahren weg, okay, dann komm in 3 Jahren wieder, dann sprechen wir da zum Berg. So einfach, verstehst? Weil das, was du sprichst, ist immer jetzt. Halleluja. Es ist jetzt. Und noch was, du befiehlst, dass der Berg weicht. Das heißt, Worte, die dich über den Berg jammern lassen, klagen lassen. Oh Herr, du siehst meine Situation. Du siehst, wie schrecklich es mir geht. Du siehst, ich bin der Ärmste von allen. Und du siehst all die Traumata. Es sind so viel Traumata, Herr. Wie wenn Gott es nicht wüsste, wie viel. So viel. Also manche denken wirklich, sie müssen Gott ganz klar machen, wie schlimm sie dran sind. Aber, ja. Aber weißt du, Gott reagiert darauf nicht. Gott reagiert nicht darauf, das beeindruckt ihn gar nicht. Sondern Gott und die ganze unsichtbare Welt, übrigens der Teufel, genauso. Und das ist in dem Fall der Wichtigste, wie der reagiert, weil der hat es ja verursacht. Ja, der Teufel reagiert schon gar nicht auf dein Jammern. Der sagt, oh, lass ihn nur weiter jammern, das gefällt mir. Amen. Dem gefällt es. Ja, der hat da seine Freude dran, aber glaubst du, der geht da? Nee, der fühlt sich da erst recht wohl. Der sagt, wow, super, toll. Hier kann ich noch ein paar Jammergeister mitbringen und ein paar Selbstmitleidsgeister. Da können wir eine richtige Party machen. Kleine Dämonenparty mit, was weiß ich, mit frischer Brühe aus der Hölle und noch und so weiter. Ja, da wird richtig was angerührt. Amen. Halleluja. Aber was der wissen muss der Teufel ist, oder was der hören muss, ist, dass du klar sprichst, dass du deine Autorität wahrnimmst. Er braucht jemanden, der die Autorität wahrnimmt und dann muss er reagieren. Und je mehr du lernst, deine Autorität wahrzunehmen, umso mehr hast du, umso mehr strahlst du aus und umso leichter ist es. Und ich, weißt du, ich glaube an den Tag, wo es so ist, dass jeder von euch hier, jeder Einzelne von uns, mich eingeschlossen, wo auch immer er hinkommt, wenn Dämonen dich nur von Weitem sehen, dass sie schon sagen, oh, jetzt kommt schon wieder der! Jetzt kommt schon wieder der mit der Autorität, das kann ich überhaupt nicht ertragen! Ja, vielleicht ist es tatsächlich momentan so, dass bei ein paar hier ein paar Geister sogar reagieren, vielleicht die noch in deiner Seele sind, dass du sagst, oh, das wird mir langsam zu heiß hier drin. Du denkst, es sind deine Gedanken. Weißt du, es sind nicht deine Gedanken, das sind die Gedanken dieser Geister in dir, die nicht raus wollen. Die sagen, wow, das ist mir zu heiß, wie kann der so auftreten, was fällt dem ein? Weißt du, ich will dich inspirieren, du sollst genauso auftreten. Ich bin nicht besser als du, nicht mehr als du, sondern ich mache dir nur vor, wie es geht. Amen. Das ist für dich. Halleluja. Und der Tag kommt, ich sag dir, der Tag kommt, wo jeder Schatten, jedes Christen die Kranken heilt. Amen. Warum hat der Schatten von Petrus zum Beispiel die Kranken geheilt? Warum? Weil er eine Ausstrahlung hatte. Weil da etwas ausging von ihm. Da ging Autorität aus. Und ich sag dir, das haben die Krankheiten gespürt. Und ich sag, wow, der Schatten von Petrus. Ab durch die Mitte. Da fühlen sie sich nicht wohl. Verstehst du, in der Gegenwart eines Sohnes Gottes, der seine Autorität wahrnimmt, fühlen sich keine Krankheiten wohl, fühlen sich keine Dämonen wohl, fühlt sich keine Macht der Finsternis wohl, fühlt sich einfach nicht mehr wohl. Okay, also wenn du gleich das Unwohlsein momentan hast, dann ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass einfach noch was raus muss bei dir. Aber das ist kein Problem, das machen wir jetzt. Amen. Das erledigen wir jetzt. Halleluja. Wer von euch hier in diesem Raum kann in einem Satz sagen, heute Morgen möchte ich, dass dieser Berg in meinem Leben fällt? In einem Satz kannst du sagen, welcher Berg das ist. Einfach die Hand heben. Ich will jetzt nicht von jedem den Berg hören. Das sind zu viele, ich weiß. Okay, steht ihr einfach mal auf. Halleluja. Halleluja. Weißt du, jetzt ist der Moment. Jetzt ist der Moment. Das Wort Gottes ist gepredigt. Das Wort Gottes ist ausgesprochen. Jetzt geht es nur noch darum, dieses Wort Gottes zu dir zu bringen. Und okay, die allermeisten stehen tatsächlich. Ja. Gut, ist ein Stück weit fast normal, weil, ich sag mal, wenn du mich jetzt fragst, gibt es irgendeinen Berg, dann wird mir auch sicher einer einfallen, zu dem er sprechen kann. Ja. Und es ist gut, verstehst du? Es geht ja darum, wirklich auch kontinuierlich unsere Autorität wahrzunehmen. Aber heute Morgen glaube ich, weil wir kollektiv zusammen sind und weil das Wort Gottes genau in dieser Klarheit verkündigt worden ist, glaube ich, dass wir in dieser Gemeinschaft, in dieser Einheit, übrigens auch die, die über Livestream zugeschaltet sind, für euch gilt das Gleiche, auch für euch ist diese Autorität da heute Morgen. Ich glaube, dass wir in dieser Einheit eine noch höhere Autorität haben. Und deswegen möchte ich einfach Folgendes. Ich möchte einfach, dass jeder sich jemand anders zuwendet. Egal, ob du jetzt stehst oder nicht stehst, wend dich einfach jemand zu. Manche stehen schon und dann stellst du dich zu jemand anders, der schon steht. Oder einfach immer zu zweit zusammen. Ja, immer zu zweit zusammen. Wenn du über Livestream zuschaust, auch ihr auf der Empore, geht einfach immer zu zweit zusammen. Und wenn du über Livestream zuschaust, einfach... Wenn du jemanden in deiner Nähe hast, dann nimm dir jemand. Macht noch gar nichts, macht jetzt noch gar nichts, sondern stellt euch nur zusammen, okay? Und dann machen wir Folgendes. Hat jeder jemand? Wer braucht noch jemand? Wer hat noch niemand? Okay, schau mal, da ist... Ah, okay, ihr seid... Ja, genau, dann geht ihr zusammen, genau. Du brauchst noch jemand. Wer braucht noch jemand sonst? Wer hat noch niemand? Habt ihr auf der Empore alle jeder einen? Hier braucht noch jemand. Guck, dann darfst du zu der Dame da drüben gehen. Dann passt es genau. Du brauchst auch noch jemand? Okay, ist noch jemand, der noch jemand braucht sonst? Ist noch jemand, der noch jemand braucht jetzt? Oh, da hinten ist noch jemand. Sabine, Katharina, ihr könnt zusammengehen. Okay? Genau, hast du gesehen, wo sie ist da drüben? Genau. Okay, super. So, und jetzt machen wir Folgendes. In aller Kürze. Ihr entscheidet, wer zuerst für den anderen spricht, okay? Wenn einer von beiden jetzt gerade keinen Berg vor Augen hat, zu dem er sprechen kann, dann ist gut, dann fangt er einfach mit der einen Person an, die einen Berg vor Augen hat. Okay? Und dann, wenn du entschieden hast, dann fragt die Person, die jetzt als erstes zum Berg der anderen spricht, fragt einfach die Person in einem Satz, sag mir, was ist der Berg? Ein Satz. Was ist der Berg? Keine Storys. Was ist der Berg? Es kann auch einfach nur ein Name sein. Krebs oder eine Diagnose. Oder irgendwas. Deine Autorität am Arbeitsplatz könnte auch zum Beispiel ein Berg sein. Ja, deine Situation als Chef, dass du deine Autorität wahrnimmst. Wie auch immer, deine Firma, was auch immer, das ist der Berg. Deine Ehe, deine Kinder, Erziehungsprobleme oder was auch immer. Das kannst du in einem Satz sagen. Okay, auch hier über Livestream, ihr könnt es tun. Formulier es in einem Satz, das ist wichtig. Okay, der Satz war schon ziemlich lang und deswegen beenden wir es jetzt. Jetzt weißt du, was der Berg ist. Und jetzt, die andere Person legt einfach ihre Hand auf die Schulter der ersten Person, okay, und fängt jetzt an, in Sprachen zu beten. Fangt einfach alle an, in Sprachen zu beten als erstes. Okay, und wenn ich anfange zu beten, dann darfst du zu dem Berg sprechen, ganz konkret. Wir machen keine Bittelgebete, keine Bettelgebete, sondern wir nehmen jetzt unsere Autorität wahr. Es ist wichtig, die Person, die jetzt spricht, nimmt wirklich diese Position der Autorität ein. Du machst jetzt keinen Versuch irgendwie, ob irgendwas klappt oder ob irgendwas passiert, sondern du nimmst die Position der Autorität ein. Und ich sage jetzt, in dem Namen Jesu Christi, nehmen wir hier gemeinsam im Raum unsere Exousia, die Exousia Gottes ein. Und wir treten auf Schlangen, Skorpione, auf alle Kraft des Feindes, jede Krankheit, jeden Schmerz, jeden Umstand, jede dämonische Macht oder Kraftentfaltung. Wir treten da drauf in dem Namen Jesu. Und jetzt gib den Befehl. Sprich rein. Befiehl dem Berg, dass er sich weghebt. Befiehl der Krankheit, dass sie sich weghebt. Befiehl der Situation, dass sie sich verwandelt. Befiehl diesem Problem, dass es sich auflöst. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In dieser Position der Autorität. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und wenn du den Befehl gegeben hast, dann schließ einfach deinen Mund und lass die Kraft Gottes für eine halbe Minute einfach wirken, ohne dass du irgendetwas denkst. Weil Menschen, die Autorität haben, können auch ihre Gedanken kontrollieren. Das heißt, du lässt die Kraft rein. Oh, in Jesu Namen. Danke, Herr, dass sich die Berge wegheben. Halleluja. Du musst auch nicht fünfmal raus sagen, es reicht einmal. Halleluja. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jetzt. Und dann lässt du einfach die Kraft Gottes rein. Halleluja. Okay, du empfängst, du empfängst, du empfängst. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay. Okay. Jetzt ganz schnell. Die andere Person legt ihre Hand auf die erste Person. Okay? Die andere Person legt ihre Hand auf die erste Person und fragt ganz schnell in einem Satz, was ist der Berg? Was ist der Berg? Ganz schnell, was ist der Berg? Was ist der Berg? Wow, die Kraft Gottes ist da. Also Autorität wird begleitet von Dynamis. Also fragt die Person, was ist der Berg? Was ist der Berg? In Jesu Namen. Und dann geht's los, legt die Hand auf ihre Schulter, beginnt in Sprachen zu beten. Halleluja. Jesus, wir danken dir für deine Kraft, die hier ist. Wir danken dir für deine Dynamis Power, die sich entfaltet auf der Basis unserer wahrgenommenen Exousia. Und Herr, in dem Namen Jesus nehmen wir diese Exousia ein. Für jeden Berg, der im Leben dieser Personen jetzt ist. In Jesu Namen, wir sagen, Berg, hebe dich hinweg, verpflanz dich ins Meer. Krankheit, hebe dich hinweg, verpflanz dich ins Meer. Du sprichst jetzt, sprich zu dem Umstand, sprich zu dem Problem, sprich zu der Not. In dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus. Hebe dich weg, dorthin, wo Jesus dich hinschickt, raus aus dem Leben. In Jesu Namen, kein Raum für diese dämonische Macht mehr. Keinen Raum für diesen Quälgeist mehr, kein Raum mehr für Schlaflosigkeit, kein Raum mehr für Diabetes, kein Raum mehr für Morbus Crohn, kein Raum mehr für diese dämonischen Geister, die dich nachts quälen, wenn du aufwachst, in Jesu Namen. Kein Raum mehr dafür. In Jesu Namen, hebt euch weg, verpflanzt euch ins Meer, in Jesu Namen. In Jesu Namen, jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Wow, wow, wow, auch ihr über Livestream, praktiziert es, da ist Kraft, Dynamis entfaltet sich auf der Basis von Exousia, Dynamis Kraft, wow, ich setze die Kraft Gottes frei hier in diesem Raum, in Jesu Namen, jetzt, wow, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay. Wie viele von euch hier im Raum haben gespürt? Ich sage nicht, dass man immer was spüren muss, damit was passiert ist. Das sage ich nicht. Ich möchte es einfach nur zur Information wissen. Wie viele von euch haben was gespürt jetzt, dass was sie verlassen hat, dass was weggegangen ist? Winkt einfach mal mit der Hand. Okay? Winkt einfach mal mit der Hand, wenn ihr, wow, überall, Halleluja. Auch hier auf der Empore, wenn ihr gespürt habt, dass was weggegangen ist, winkt einfach mit der Hand. Geben wir mal Jesus die Ehre, Halleluja, für alles, was er getan hat. Wie gesagt, es hängt nicht davon ab, ob du was spürst, aber wenn du was spürst, ist natürlich super. Aber Gott hat gewirkt auf der Grundlage seines Wortes. Okay, und jetzt ganz kurz. möchte ich euch aktivieren auch darin, dass wir Autorität nehmen, ganz konkret, über materielle Dinge in den Körpern der Menschen, die hier sind. Sprich, wir wollen jetzt kreative Wunder freisetzen. Wir wollen jetzt Autorität nehmen über Knochen, über Sehnen, über Bänder, über Bandscheiben, über Ohren, über Augen, über Organe. Wir wollen Autorität nehmen über alles, was der Feind ins Leben von Menschen reingebracht hat, was im körperlichen Bereich nicht gemäß der Schöpfungsordnung Gottes ist. Vielleicht habt ihr gerade schon zu einer bestimmten Krankheit gesprochen. Super, das ist schon die Grundlage dafür. Aber nicht alles sind natürlich bestimmte Krankheiten, sondern manche sind einfach auch Dinge, die du vielleicht ein Geburtsfehler, der von Geburt da war. Gestern hatten wir es zum Beispiel im Beckenschiefstand von Geburt an und so weiter. Diese Dinge, wenn du irgendwo in deinem Leben, in deinem Körper ein kreatives Wunder brauchst, melde dich einfach mal gerade, melde dich einfach mal ganz schnell, okay? Das sind einige, Halleluja. Okay, ganz kurz, ich hatte wirklich den Eindruck und irgendwie habe ich das so wie so ein Drang gespürt, ich glaube, dass jemand hier ist und du hast tatsächlich bei eins deiner Beine ist tatsächlich nicht nur verschoben, zueinander verschoben, sondern tatsächlich um mindestens 3 Zentimeter kürzer als das andere Bein, ja, weil da Knochen fehlt. Ist da jemand hier? Wink einfach mit der Hand, wenn du das bist. Ein Bein ist 3 Zentimeter. Ist da jemand? Wink mit der Hand, wenn dich das betrifft. So, dass ich sage, meldest du dich da hinten, oder? Bist du das? Nee. Okay. Ist da jemand? Du hast ein Bein, das mindestens 3 Zentimeter kürzer ist als das andere. Gute 2, okay, so ungefähr. Wir schauen es uns einfach mal an. Komm mal her. Halleluja. Weil ich möchte einfach nur ganz kurz, stell es da hoch, dann sieht man es besser. Ich möchte euch, genau, ist es okay, wenn du da, ja, super, okay. Weil ich möchte einfach ganz kurz das demonstrieren, einfach wie du ein kreatives Wunder wirkst. Weil jetzt machen wir uns eins mit dem Kreator. Ja? Jetzt machen wir uns in unserer Autorität eins mit dem Kreator. Kannst du dich schon mal auf den Stuhl setzen? Setz dich mal ganz nach hinten, genau. Setz dich mal ganz nach hinten. Okay, pass auf, ich komme zu dir hoch. So. Jetzt sag mir mal, ist das bei dir ein Unfall gewesen oder hast du was? Hast du eine Operation gehabt? Hüftgelenkschaden. Okay, und welches Bein ist kürzer? Das da, okay. Das heißt, da fehlt Knochen. Weiß ich, der Orthopäde hat nur gesagt, dass es das ist, kürzer ist. Das ist kürzer. Aber du hattest einen Hüftschaden auch, ja? Das heißt, okay, das heißt, da wahrscheinlich fehlt da was. Setz dich mal darüber, auf die Seite, weil dann kann man es nämlich besser sehen. Weil es das Bein ist, lass mal sehen. Das andere? Ja, okay, könnt ihr sehen, ja? Gut, es sind etwa, ja, sind tatsächlich so 2, 2,5 Zentimeter, sowas, ja. So. Ja, so, genau. Okay, Halleluja. Jetzt pass auf, lass einfach die Beine ganz locker. So, okay. In Jesu Namen, jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes, da ist es schon. Jetzt pass auf. Hast du es gespürt? Hast du gespürt? Ich habe nicht gezogen. Okay. Das heißt, passt, okay. Das heißt, du siehst, es ist keine lange Sache. Das will ich dir damit zeigen. Oder das will Gott dir zeigen. Ich habe es ja nicht im Griff, aber das will Gott dir zeigen. Verstehst du? Erwarte, dass deiner Autorität sofort die Materie gehorchen muss und sie gehorcht. Weißt du, ganz egal, ob das ein verdrehtes Bein ist oder ob das ein fehlender Knochen ist, ob das eine fehlende Bandscheibe ist, ob das ungleich lange Beine sind oder Hüftgelenke, es muss dir sofort gehorchen. Amen. Halleluja. Steh mal auf. Wie fühlt sich das an? Beweg dich mal. Angenehm. Halleluja. Amen. Preis den Herrn. Amen. Es ist passiert. Darf sie wieder hinsetzen. Halleluja. Das erste ist schon passiert. Können die Stühle wieder wegnehmen. Jetzt pass auf. Alle, die ein kreatives Wunder brauchen, in irgendeiner Form, es können auch die Ohren sein, es können die Augen sein, wie auch immer. Steht ihr alle mal auf jetzt? Alle mal auf. Okay. Und streckt noch zusätzlich eure Hand aus. So. Und alle anderen, die jetzt sitzen, schaut euch einfach mal um und geht zu jemand hin, der seine Hand gehoben hat. Und stellt euch zu der Person. Jeder, der jetzt sitzt, geht zu jemand hin, der seine Hand gehoben hat und stellt dich zu ihm. Wenn jemand bei dir steht und du hattest deine Hand gehoben, dann nimm deine Hand wieder runter, sodass wir sehen, dass du jemand hast. Okay? Okay. Hier. Okay. Geht einfach aufeinander zu. Jutta, geh auf jemand zu. Ihr auch, genau. Geht einfach auf jemand zu. Okay, wenn du jemand hast, auch hier auf der Empore, geht aufeinander zu, wenn du jemand hast, der jetzt bei dir steht, dann darfst du deine Hand runternehmen. Okay. Wer braucht noch jemand? Es sind nur einige Hände. Okay, das heißt, es sind ein bisschen mehr Leute, die jetzt ein Wunder brauchen, als Leute, die saßen. Das heißt, ihr, die jetzt eure Hand gehoben habt, schaut euch einfach um, wo jemand anders seine Hand gehoben hat und geht aufeinander zu. Das heißt, es sind dann zwei zusammen, die jeweils beide ihre Hand gehoben hatten. Okay? Schaut einfach rum, wo ist jemand, der die Hand gehoben hat und geht auf die Person zu. Okay? Ihr müsst euch jetzt bewegen. Die jetzt ihre Hand noch gehoben haben, müssen sich bewegen und auf jemanden zugehen. Schau einfach rum, wo ist jemand anders, der die Hand noch gehoben hat, und dann geh auf die zu. Genau, super. Und wenn jemand bei dir steht, dann darfst du die Hand wieder runternehmen. Okay, ist jetzt noch jemand, der jemand braucht? Hier ist noch jemand. Okay, ist noch jemand frei? Da ist auch noch jemand, also dann geht ihr beide zusammen. Kein Problem, dann geht ihr beide zusammen. Wo ist noch jemand, der jemand braucht? Da und da auch. Ah, du auch. Okay. Pass auf, hier hatte sich auch jemand gemeldet. Genau, hier, ihr beide, guck mal hier rüber. Genau. Haltet eure Hand ausgestreckt, sodass die anderen es sehen können, und dann geht aufeinander zu. Ist jetzt noch jemand da? Da meldet sich auch noch ein Mann? Nein? Okay. Ist da noch jemand? Ja, da geht gerade der andere Mann auf ihn zu. Genau. So. Braucht noch jemand jetzt? Nee, jetzt passt. Okay. Alles klar. So, also du hast es gesehen, wie es geht. Du fragst einfach, auch da, ein Satz, ja, ein Satz ist ausreichend, Diagnose, verstehst du? Ein Satz, Diagnose, frag die Person, wo brauchst du ein kreatives Wunder? Frag die Person, ein Satz, ja, ein Satz. Okay, der Satz neigt sich dem Ende zu. Gut. Okay. Jetzt weißt du, wo das Problem ist. Und jetzt mach Folgendes. Frag den Heiligen Geist, in welcher Position bete ich am besten für die Person? In welcher Position diene ich am besten? Du hast gerade gesehen, wenn Beine unterschiedlich lang sind, dann nimm am besten, dann setz sie auf den Stuhl oder lass sie da reinrutschen und teste die Beine und lass sie direkt auswachsen. Wenn es zum Beispiel ein neues Fußgewölbe braucht, das habe ich auch schon öfters demonstriert hier, dann forme einfach mit deinen Fingern das neue Fußgewölbe. Ja, einfach streife mit den Händen am Fußgewölbe entlang. Lass dich leiten vom Heiligen Geist. Kreiere mit dem Heiligen Geist, ja, frage den Heiligen Geist, was zu tun sollst. Moment, noch nichts tun, sondern frag die Person, erlaubst du mir, dass ich dir die Hand auflege an der Stelle oder mit dir ein Wunder wirke? Ja? Erlaubst du mir das? Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Noch nicht beten, sondern jetzt beten wir erstmal alle in Sprachen, und wenn ich sage Stopp, dann beginnen wir zu dienen, okay? Wir beten alle in Sprachen, weil wer in Sprachen betet, der baut sich selbst. Auch hier über Livestream, ihr könnt auch da wieder mitmachen. Ja? Wenn du jemanden in deiner Nähe hast, der ein Wunder braucht, dann verbind dich jetzt mit ihm, mach dich eins mit ihm, und Gott wird ihm genauso begegnen, wie er hier den Menschen begegnet. Halleluja. Okay, betet in Sprachen. Vater, wir danken dir, dass wir durch Jesus Christus Wunderwirker sind. Herr, weil wir Könige sind unter dem König der Könige, weil wir Herren sind unter dem Herrn der Herren, haben wir Autorität, Exousia und Vollmacht über alles, was du geschaffen hast, Vater. Und alles, was nicht in deiner göttlichen Ordnung ist jetzt in diesen Körpern, muss jetzt durch uns in die göttliche Ordnung kommen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. So, jetzt kannst du stoppen mit den Sprachen beten. Stopp und hör einfach einen Moment auf den Heiligen Geist. Halleluja. In Jesu Namen. Und jetzt werd aktiv. In Jesu Namen. Wir sprechen zu dem Bein, dass es in die Ordnung Gottes kommt. Wir sprechen zu der Bandscheibe, dass es in die Ordnung Gottes kommt. Wir sprechen zu diesem Knoten, dass er sich auflöst. Du darfst jetzt sprechen. Du sprichst jetzt rein. Du wirkst jetzt. Halleluja. Wir sprechen zu dem Knie, dass es in die Ordnung Gottes kommt. Wir sprechen zu dem Schultergelenk, dass es in die Ordnung Gottes kommt. Wir befehlen den Nerven, den Bändern, den Sehnen, jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen jedem Organ jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. Wir befehlen jeden Knochen an seinen Platz. Wir befehlen jede Kniescheibe an ihren Platz. Wir befehlen jedem Schultergelenk an seinen Platz zu kommen. Wir befehlen jedem Ohr, das schwerhörig war, jetzt sich zu öffnen in dem Namen Jesus. Gib den Befehl, gib den Befehl. Leg die Hand auf oder wirke das Wunder, indem du einfach einen bestimmten Griff anwendest. Einfach beginnst mit der Person etwas zu tun, was sie vorher nicht tun konnte, in dem Namen Jesus. Wir nehmen jetzt Autorität über alles, was hier im Raum nicht in der Schöpfungsordnung Gottes ist. Und wir sagen, es kommt jetzt in die Schöpfungsordnung Gottes zurück in Jesu Namen. In Jesu Namen. Lass den Heiligen Geist jetzt rein, lass die Kraft rein, du hast gesprochen, jetzt lass einfach die Kraft rein, denk eine halbe Minute nichts, denk eine halbe Minute nichts, okay, und jetzt sag der Person oder hilf der Person oder nimm die Person an der Hand, dass sie etwas tut, was sie vielleicht vorher so nicht tun konnte, dass sie etwas testet, was einfach zeigt, was sich verändert hat. Schnackel am Ohr, wenn das Ohr schlecht war. Lass sie auf die Ferne schauen, wenn sie in den Augen nicht sehen konnte oder auf die Nähe. Wie auch immer, wenn man etwas nicht sofort testen kann von der Sache her, dann lass sie einfach jetzt Gott danken dafür, für die Heilung. Lass sie einfach dreimal einen Luftsprung machen und sich freuen einfach im Herrn über ihre Heilung im Glauben in Jesu Namen. Wenn es etwas war, was vorher da war, ein Knoten, der vorher da war, dann lass sie jetzt fühlen, ob der Knoten zurückgegangen ist oder schon ganz verschwunden ist, in Jesu Namen. Wenn die Reaktion ist, ja, es ist schon zurückgegangen, aber es ist noch nicht ganz weg, dann sprich noch ein zweites Mal rein. Ja, weil manche Sachen gehen so schrittweise. Also sprichst du noch ein zweites Mal rein, gibst ein zweites Mal den Befehl. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Und wenn die zweite Person auch noch ein kreatives Wunder braucht, dann spricht jetzt für die zweite Person auch. In Jesu Namen, sprich hinein bei der zweiten Person. Sprich in Sprachen. Halleluja. Und dann in Jesu Namen, lass dich führen und leiten. Gib den Befehl, nimm deine Autorität wahr. Lass es in die Position Gottes kommen, in Jesu Namen. Befiehl der Hüfte zu rotieren und in die Position Gottes sich zu begeben. Befiehl den Knochen, in die Position Gottes zu kommen. Jetzt tust du es. Jetzt tust du es. Jetzt bist du aktiv. Jetzt bist du aktiv. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gib den Befehl, ja, in Jesu Namen. Und wenn du den Befehl gegeben hast, dann einfach eine halbe Minute nichts denken, einfach zur Ruhe kommen, eine halbe Minute nichts denken, die Kraft Gottes reinlassen, in Jesu Namen. Halleluja. So, und jetzt nochmal, ihr alle, jeder, der vorher irgendetwas nur unter Schmerzen tun konnte oder eine bestimmte Einschränkung hatte, im Ohr, in den Augen oder wie auch immer, jetzt werdet aktiv und haltet Ausschau nach eurer Heilung. Tut etwas, was ihr vorher nicht tun konntet. Tut es jetzt in Jesu Namen. Tut es jetzt in Jesu Namen. Tut es jetzt in Jesu Namen. Seine Kraft ist hier. Die Dynamiskraft ist hier. Bewege das Handgelenk, das du vorher nicht bewegen konntest. Ja genau, renn rum, wenn du vorher nicht rennen konntest. Wenn du nicht aufstehen konntest, dann steh auf. Wenn du nicht dein Knie nicht richtig bewegen konntest, beweg dein Knie. Wenn du Schmerzen hattest in der Schulter, dann test es einfach. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Halleluja, Halleluja. Und dann, wenn du merkst, etwas ist entweder ganz verschwunden, hat sich völlig verändert oder es ist zumindest deutlich besser geworden. Ganz schnell, da wo du bist, wir wollen Jesus die Ehre geben für alles, was er getan hat. Wink einfach mit deiner Hand, lass mich einfach sehen, wo hat sich jetzt was verändert. Hier bei dir, wink mit der Hand, bei dir auch, da hinten, bei dir, 4, 5, 6, bei wem noch? Wink einfach mit deiner Hand, bei dir auch, 7, 8, 9, Halleluja, danke Jesus. Bei wem noch? Bei euch auf der Empore, was hat sich da verändert? Jetzt ist nicht mehr die Zeit, lange Gebete zu beten, sondern jetzt aktiviert ihr die Heilung. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Bei dir auch. Halleluja. Ich bin jetzt, weiß es nicht mehr, wo ich beim Zählen bin. Da hinten auch überall. Gehen die Hände hoch. Halleluja. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du kannst noch weiter testen, wenn du noch nicht ganz zu Ende bist. Aber ich möchte gerne alle diejenigen, die einfach gemerkt haben, dass sie ein Wunder empfangen haben, die einfach ein Zeugnis geben können von dem, was Jesus getan hat an diesem Wochenende, in Jesu Namen. Kommt einfach ganz schnell nach vorne und gebt euer Zeugnis, was passiert ist. Weil in dem Moment, wo wir das Zeugnis geben von dem, was passiert ist, ist es wie eine Weissagung. Die Bibel sagt, das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Das heißt, es ist eine Weissagung wiederum für weitere Wunder und es ist gleichzeitig die Versiegelung deines Wunders. Also, wenn du einfach etwas bezeugen kannst, was sich verändert hat, komm einfach, ihr seid schon da, genau, kommt einfach nach vorne, stellt euch einfach hier an, zu meiner Linken und auch gerne zu meiner Rechten, genau auf beiden Seiten, stellt euch an, ich werde auf beiden Seiten Zeugnisse geben lassen. Halleluja. Und dann hören wir, was Jesus getan hat, okay? Wenn du was zu erzählen hast, komm einfach jetzt nach vorne, stell dich einfach hier an. Okay, Helga, was ist bei dir passiert? Ich habe ganz klare Sicht und die Augen waren so ein bisschen milchig, ich habe nicht so klar gesehen. Das heißt, du hattest einen Schleier vor den Augen. Schleier vor der Auge, genau. War der grauer Star diagnostiziert worden, oder was? Ich habe nichts. Du warst nicht beim Arzt. Nee, aber es wird immer schlechter und okay. Jetzt ist es weg. Und jetzt ist weg, der Schleier ist komplett weg. Ja. Halleluja, danke Jesus. Wie lange hattest du den Schleier? So ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr und jetzt ist er komplett weg. Ja, ich sehe alles klar. Danke Jesus, Amen. Danke. Das ist ein Wunder, Halleluja. Gebt mir Jesus die Ehre. Was ist bei dir passiert? Also ich habe Diagnose Krebs und okay. Ich hatte bis Freitag Chemo und die Hände konnte ich nicht bewegen, die waren angeschwollen und jetzt kann ich sie wieder bewegen. Und das waren Nebenwirkungen von der Chemo, oder? Richtig, wo du vorhin gebetet hast. Halleluja, und, jetzt kannst du wieder ich bewegen. Ich habe auch hatte Metastasen in der Lunge und ich kann auf einmal richtig Luft holen. Wow, also, Amen. Tief. Halleluja, pass auf, ganz schnell in Ordnung. Halleluja, weil ich möchte einfach noch für dich beten und wir sagen jetzt in dem Namen Jesus, wir nehmen endgültig und ein für alle Mal Autorität über diese Macht von Krebs in deinem Leben. Jede Metastase, jede bösartige Zelle löst sich vollständig auf und kommt nicht mehr wieder in Jesu Namen. Halleluja, danke Jesus. Amen. Was ist bei dir passiert? Ich habe eine chronische Sehnenverkürzung im kleinen Finger gehabt. Ja. Der Finger war komplett steif. Ja. Und hatte wirklich echte Bewegungsstörungen. Ja. Und was ist jetzt passiert? Man sieht, dass der Finger so absteht. Ja. Das konnte ich nicht das mehr ging, machen. Das ging nicht das mehr. Das heißt, es geht jetzt... kann den Finger jetzt wieder anlegen hier und ausspreizen auch vor allem. Wow. Halleluja. Das heißt, er muss nur noch gerade schnappen. Die andere Sache war die, der war komplett steif. Ja. Ah, jetzt kannst du wieder bewegen. Jetzt wieder bewegen. Danke, Jesus. Und der Rest kommt auch noch in Jesu Namen. Und das ist auch vor allen Dingen, das habe ich jetzt gerade auch noch mal getestet mit dem mit der Person, die mich da gerade behandelt hat. Ja. Ich kann. Amen. Genau, das richtige Wort. Ja. Jesus war ja auch dabei. Ja. Ich kann den auch wieder gerader machen. Also es geht also auch. Danke Jesus. Danke Jesus, dass du dieses Wunder, das du begonnen hast, vollständig vollendest in dem Namen Jesus. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ja, ich habe starke Rückenschmerzen. Mhm. Wie lange schon? Nee, es war heute. Ich glaube, es war speziell. Verspannung und so. Okay. Und sie haben für mich gebetet. Jetzt ist weg. Ist weg. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Ich komme mal gleich zu euch noch rüber. My back and leg. My leg has always been shorter. Okay. Sorry, also ihr Bein war kürzer gewesen und sie hatte Skoliose, genau. Yes, and what happened pain, now? Severe pain for about starke a year Schmerzen now. Seit einem Jahr. And I could feel my leg. Und jetzt kann sie ihr Bein wieder it's spüren. Straightening up, so und es streckt sich. Yes. Und so also your spine is straightening up, you're it saying? Feels, yes. Okay, also feels auch die Wirbelsäule better. Streckt sich. Hallo, where are you from? I am from Louisiana, United States. Okay, but you didn't fly in today. No. I've been here a week. I'm You've here, been here a week. To see my doctor. Ah, okay. Praise God. Louisiana, yes. We have got a friend in Louisiana, a prophet. Really? His name is Tim Casquette in Shreveport, Louisiana. Oh, Shreveport, that's where I was born. Ah, okay, da ist sie geboren. Halleluja. Preis den Herrn. Heiliger Geist, füll sie mit deiner Kraft. Fill her with your power. Hold her. Füll sie, Heiliger Geist. Fill her up in Jesus' name. Complete new back, new legs, complete new movement in Jesus' name. Whew, Jesus. Halleluja, lass uns Jesus die Ehre geben. Ich komme mal hier auf eure Seite zwischendurch. Was ist bei dir passiert? Bei mir sind es auch die Augen, das heißt die Linsen. Ja, ich hatte diese, getrübt, oder? Ich hatte diese OP und habe neue Linsen. Ah, aber, okay. Mhm. Ja, aber seitdem ist das so ein stumpfes sich bewegen und auch ich habe auch weniger Kraft. Sehkraft. Sehkraft ist gut wieder. Ach so. Aber die Kraft der Muskeln, dass alles funktioniert, ist nicht geworden. Das ist jetzt 1,5 Jahre her. Und was ist jetzt passiert? Und es wurde gebetet, dass ich neue Linsen bekomme, dass es auch so rund geht. Also dass es so bewegen kannst, ohne dass es reibt, oder? Ohne dass es reibt. Ja. Und auch die Linsen nicht mehr trocken sind. Das war bis jetzt auch. Und was ist jetzt passiert? Ich meine so dieses Bild grundsätzlich, was ich jetzt aufnehme, das ist ja erst gerade gemacht. Ja. Aber das ist größer für mich, das Sehbild. Der Ausschnitt ist größer geworden. Der Ausschnitt. Mhm. Und ich kann eben das besser fokussieren, wie gesagt. Bewegen auch wieder das Auge. Bewegen auch. Ja. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Preist den Herrn. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Amen. Was ist bei dir passiert? Bei mir schlafen die Hände immer wieder ein und jetzt auch vorhin gerade. Und dann haben wir einfach gebetet und die Entspannung ist so da, dass die Hände wieder da sind. Kommt. Die Hände schlafen immer wieder ein, das kommt wahrscheinlich von der Brustwirbelsäule. Ja, genau, da hat man jetzt Entspannung. Und jetzt hat man für die Brustwirbelsäule gebetet und jetzt sind sie nicht mehr eingeschlafen. Ja, jetzt schlafen sie sind jetzt weg. Sie sind wach geworden. Weg. Genau. Halleluja, Amen. Danke. Erweckung. Danke. Erweckung, Halleluja. Preist den Herrn, ich gehe mal wieder hier auf die Seite, was ist bei dir passiert? Also ich hatte vor Weihnachten einen schweren Fahrradsturz und die erste Überraschung war, dass es nicht operiert werden musste. Ja. Die zweite Überraschung war, dass der Orthopäde gesagt hat, wenn der Oberarmknochen nicht direkt in die Gelenkpfanne reingestaucht wäre, durch den immensen Aufprall, wäre es nicht verheilt. Da hätte ich also inzwischen Nägel und auch Metallplatten drin. Ja. Er sagte aber dann, dadurch hat sich ihr linker Arm jetzt etwa um 1 bis 2 Zentimeter verkürzt. Okay. Und ich habe so gedacht, damit kann ich notfalls noch leben. Aber ich muss damit nicht leben. Nicht. Gerade eben merke ich, dass sie beide gleich lang sind. Wow, Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Was ist bei dir passiert? Ja, ich muss ich ja jetzt sagen. Ja. Krebs im Endstadion und 2 Freundinnen haben mich hergefahren. Mhm. Und ich war vor 3 Wochen schon mal hier beten lassen, ist aber in den 3 Wochen extrem, extrem verschlimmert, viele Angriffe gehabt und so weiter. Was ist jetzt heute passiert? Viel, also seit gestern schon. Ja, du warst gestern in Heilungsraum. Also jetzt, ich hatte aber immer noch richtige Schmerzattacken bekommen. Hattest du noch? Ja, ich habe gemerkt, heute Morgen dachte ich 10% besser. Ich konnte mich wieder alleine duschen, das ist schon ein Wunder gewesen. Wow, stark. Und was ist jetzt passiert während des Gottesdienstes? Ja, also habe ja einiges auch genommen hier und jetzt hat der Erich noch gerade ein kreatives Wunder freigesetzt und für meinen ganzen Körper und so. Ja. Und es ist halt passiert? So, dass ich jetzt schon so machen kann. Also vorher ging so. Wow, und jetzt kannst du wieder heben, weil da war ein Tumor, ne? Alles, es ist auch ganz. Und deswegen konntest du es nicht heben. Alles zu, alles dicht mit Metastasen. Danke, links Vater. Danke, Vater, dass du dieses Wunder begonnen hast, Herr. Und dass du dieses Wunder komplettierst. Oh, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus, Herr. Jesus. Halleluja. Füll sie, Heiliger Geist. Oh, lass uns wirken. Danke, Jesus. Halleluja. Kein Krebs mehr. In Jesu Namen. Was ist bei dir passiert? Ja, ich habe gebeten lassen, weil meine Nieren nicht mehr richtig arbeiten. Mhm. Und was hast du gespürt? Ja, ich friere schon seit ein paar Monaten immer. Aha, jetzt ist mir ganz total heiß, ich krieg nur mal. Ja. Wow, Halleluja. Und das Frieren kam daher, weil die Nieren nicht richtig funktioniert haben? Ich schätze mal, ich weiß nicht. Okay, und jetzt ist dir heiß? Ja. Halleluja, preist den Herrn, das ist ein gutes Zeichen. Lass es testen beim Arzt und schreib uns eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse ist wunder@glorylife.de. Also schreib uns einfach eine E-Mail, auch wenn du hinterher beim Arzt was testen lässt, was sich verändert hat. Ja, manche Sachen kann man ja nicht sofort testen, manche Sachen muss erst der Arzt testen oder endgültig. Ja, also schreib uns eine E-Mail, okay? Okay, genau, also im Krankenhaus, das lässt du testen. Ja? Amen, preist den Herrn. Halleluja. Halleluja. Präsident, was ist bei dir passiert? Also ich habe seit längerer Zeit schon eingeschränkte Rückenwirbel. Mhm. Die quetschen immer mehr zusammen, dadurch immer mehr Bewegungseinschränkungen. Ja. gestern habe ich gemerkt, dass es besser wurde. Ja. Heute nach einer Stunde Spähen kam es wieder. Ja. Und weil du eine Stunde lang standst. Eben, weil ich stehe und immer noch nicht gleichmäßig belaste. Ja. Aber das ist jetzt noch besser geworden. Ja. Halleluja. Und ich hoffe von ganzem Herzen, Amen. Ich weiß, dass Amen. Es ganz gut wird. Ja, das gute Werk, das er begonnen hat, er vollendet es in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Geben wir Jesus die Ehre für alles, was er getan hat. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Auch du über Livestream, wenn du jetzt ein Wunder empfangen hast, weil ich weiß, es passieren auch immer viele Wunder über Livestream, schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Amen. Und dann, ganz wichtig, ich sag's dir nochmal, ich habe es auch schon während der Predigt gesagt, aber ich lege es dir nochmal ins Herz. Es ist eine kontinuierliche Sache, deine Autorität wahrzunehmen. Bleib dran. Sei jemand, der sich seiner Autorität bewusst ist. Weißt du, ein König steht jeden Morgen auf in dem Bewusstsein, heute muss ich wieder regieren. Das ist seine Aufgabe. Oder darf ich wieder regieren? Je nachdem, ja, wie er sich fühlt. Ja. Mal fühlst du dich nach muss und mal nach darf. Aber es spielt keine Rolle. Du regierst. Amen. Das heißt, du bist dir dessen bewusst, du bist ein König und du hast es mit deinem Feind zu tun. Und alles, was es aber braucht, ist, dass du regierst, weil der Feind ist nämlich schon besiegt. Er muss nur sehen, dass du es glaubst. Und er muss nur sehen, dass du da drin stehst. Und er muss nur sehen, dass du in Autorität stehst, weil damit ist alles, was er noch an Kraft hat, erledigt. Und deswegen, jeden Tag, wenn du aufstehst, machst du dir morgens bewusst und sagst, heute regiere ich wieder in Jesu Namen. Und dann tust du es. Und was auch immer dich angeflogen kommt oder was du merkst, wenn du zum Frühstück gehst oder wie auch immer und du merkst, oh, da ist irgendwas, da zieht's hier oder da zwickt's da, dann nimm Autorität über deinen Körper. Oder du merkst, oh, da ist deine Seele, die zickt irgendwie rum und sagt, oh, heute will ich überhaupt nicht zur Arbeit. Dann nimm Autorität über deine Seele in Jesu Namen. Okay? Nimm Autorität. Oder du kriegst einen Anruf und jemand erzählt dir was und hinterher bist du... Dann nimm Autorität über die Sache. Du hast Autorität. Du musst es nicht dulden. Amen? In Jesu Namen. In jedem Bereich. Halleluja. Übrigens auch im Bereich Finanzen. Das wollte ich auch noch mit euch wahrnehmen heute. Weil ich habe eine Verheißung, die Gott mir so aufs Herz gelegt hat, wo ich wirklich glaube, dass wir als Söhne und Töchter wirklich dran arbeiten sollten, sage ich mal, die durchzusetzen, ist diese Verheißung, die zum Beispiel im Prediger 2, Vers 26 steht, wo Gott sagt, denn gerade in dieser Zeit ist es so wichtig, ja, wo die Leute von Finanzproblemen und Finanzkrise und Wirtschaftskrise und was weiß ich was reden. So wichtig. Prediger 2, Vers 26 sagt, denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, also der in Christus unterwegs ist, das ist ja das Alte Testament, ja, aber in Christus ist das Neue Testament, dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Dem Sünder aber, was ist da hinten? Ruft jemand an. Dem Sünder aber gibt er das Geschäft einzusammeln und aufzuhäufen, um es dem abzugeben, der vor Gott wohlgefällig ist. Amen. Das ist eine Verheißung. Also die Menschen draußen in der Welt häufen Reichtümer an. Sie häufen Dinge an. Aber das Wort Gottes sagt, er ist bestimmt dazu, der Sünder ist bestimmt dazu, einzusammeln, aufzuhäufen und es am Ende dorthin abzugeben, egal freiwillig oder nicht freiwillig, aber auf jeden Fall, Gott sorgt dafür. Und das ist nicht die einzige Bibelstelle, die das sagt. Ja, Sprüche 13, 22, findest du das Gleiche. Du findest es vorgeschattet beim Volk Israel. Das Volk Israel, als es aus Ägypten auszog, ja, ist ja ein Vorschatten auf uns im neuen Bund, das Volk Gottes im neuen Bund, das unterwegs in Richtung immer mehr Herrschaft auch in der Herrlichkeit unterwegs ist. Und für dieses Volk galt, sie haben sich sozusagen bereichert an den Ägyptern, als sie ausgezogen sind. Die Ägypter haben ihnen ihren Reichtum gegeben und freiwillig in dem Fall, was absolut übernatürlich ist. Und ich sage dir, diese Verheißung müssen wir als Volk Gottes in Anspruch nehmen. Das kannst du nicht mit Gewalt machen, sondern das ist etwas im Geist. Aber ich sage dir, im Geist sagt das Wort Gottes, da wo die Herrlichkeit Gottes ist, werden Finanzen angezogen. Beziehungsweise da, wo du deine Position einnimmst, auch in Bezug auf Finanzen. Weißt du, ist alles eine Sache der Autorität. Hast du dieses Bewusstsein in deinem Leben, oh, bei mir ist immer Mangel. Bei mir reicht es nie. Ich muss immer aufpassen. Das ist übrigens auch die Wurzel von Geiz. Das ist Angst. Die Wurzel von Geiz ist Angst. Nicht genügend zu haben. Oh, ich muss aufpassen. Ich muss zusammenhalten. Oh, man weiß nie, was kommt. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Oh, schon meine Eltern haben gesagt. Oh, schon mein Großvater hat gesagt. Und so weiter. Der war ein guter Schwabe. Ja. Und der hat schon gesagt, oh, halt dein Geschäft zusammen. Und so weiter. Ja. Verstehst? Und es sind Gedanken. Und diese Gedanken blockieren dich darin, zu empfangen. Was du anstattdessen brauchst, ist eine Position der Autorität, die sagt, jawohl, Finanzen fließen mir zu. Ich ziehe Finanzen an. Warum? Weil ich ein Sohn Gottes bin. Verstehst du? Es geht nicht darum, dich persönlich zu bereichern. Weißt du, Gott gibt die Finanzen denjenigen, die damit richtig umgehen. Deswegen, wenn du bisher einen verantwortungslosen Umgang mit Finanzen gepflegt hast, nur ich-süchtig einfach alles rausgehaut hast für deine persönlichen Bedürfnisse, dann erwarte nicht, dass Gott nur durch dieses Gebet heute Morgen dir plötzlich die Ströme von dir Millionen schickt oder was auch immer, damit du weiteres Geld verplempern kannst, sondern was Gott will, ist, dass du deine Position in Autorität einnimmst, dass du herrschst über Finanzen, dass du herrschst in dieser Freiheit, dass du sagst, jawohl, das passiert mit meinem Geld und dabei steht das Reich Gottes an erster Stelle. Amen. Und wenn das deine Haltung ist, dann sagt das Wort Gottes, und das ist die Verheißung, die ich mit euch heute in Anspruch nehmen möchte, 2. Korinther 9, Vers 8, heißt es, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Amen. Und das möchte Gott freisetzen über jedem von uns. Wer von euch möchte diesen Segen empfangen? In allem, alle Zeit, alle Genüge und überreich zu jedem guten Werk. Das heißt mit anderen Worten, in jedem Bereich hast du zu jeder Zeit alles, was du brauchst und sogar darüber hinaus, sodass du für alles, wo du investieren möchtest, wo du geben möchtest, wo du es hinfließen lassen möchtest, jederzeit alles hast, um zu geben. Amen. Das heißt in allem, alle Zeit, alle Genüge und überreich zu jedem guten Werk. Wer von euch möchte da hinkommen? Okay, lass uns mal aufstehen zusammen. Wir wollen Autorität nehmen, auch in Bezug auf Finanzen. Aber gerade jetzt, weißt du, in dieser Zeit, wir Christen müssen uns unabhängig sehen vom Weltfinanzsystem. Wir gehören nicht zur Welt. Weißt du, bei uns funktioniert es anders. Wenn die ganze Welt schreit Mangel, dann sagen wir Fülle. Amen. Wenn die ganze Welt schreit, Geld wird immer weniger, fließt weg, dann sagen wir, fließt zu mir. Gerade das ist die Zeit. Wenn es woanders wegfließt, fließt es zu dir. So einfach. Das ist Prediger 2,26. Beim Sünder fließt es weg und zu dir fließt es hin. So einfach ist es. Halleluja. Also, lass uns mal gemeinsam Autorität nehmen. Bet einfach mal in Sprachen. Und Shakarabasikarararara. Korabasikarararara. Korabasikarararara. Korabasikarararara. Vater, im Namen Jesus nehmen wir gemeinsam Autorität über den gesamten Bereich von Finanzen und Geld im Leben der Söhne und Töchter Gottes, Herr. Vater, in deinem Namen und in deiner Autorität nehme ich Autorität über jeden Geist, der falschen Umgang in Bezug auf Finanzen bewirkt. Sei es Geiz, übermäßige Sparsamkeit oder sei es Verantwortungslosigkeit und übermäßiges Raushauen von Geld für sinnlose Dinge. In Jesu Namen. Ich nehme Autorität über diese Geister, die uns haltlos machen in Bezug auf Finanzen und ich setze frei Disziplin und ich setze frei die richtigen Prioritäten. Ich setze frei, das Reich Gottes steht an erster Stelle in dem Namen Jesus. Lass uns das mal zusammen proklamieren. Sag mal, Vater, im Namen Jesus. Weihe ich dir meine Finanzen. Und ich sage in Jesu Namen, du stehst an erster Stelle in Bezug auf meine Finanzen. Dir gebe ich zuerst. Du bist meine Priorität Nummer 1. Und ich nehme in Anspruch, dass ich weiß, wie ich mit dem Geld richtig umgehen soll. In jeder Hinsicht. Wo ich es investieren soll. Wo ich sparen soll, wo ich es ausgeben soll. Danke, dass du mich lehrst. Danke, dass du mir Weisheit und Klarheit gibst. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und Vater, jetzt nehme ich Autorität, du darfst weiter in Sprachen beten, jetzt nehme ich Autorität über jeden Geist von Mangel hier im Raum. Ich nehme Autorität über jeden Geist von Schulden oder ja, nicht nur Geist, sondern einfach Schulden, die drücken. Ich nehme Autorität darüber. Ich spreche zu diesem Berg, Schulden, hebt euch hinweg, verpflanzt euch ins Meer. Sorgen in Bezug auf Finanzen, hebt euch hinweg, verpflanzt euch ins Meer. Jede finanzielle Blockade, die Söhne oder Töchter daran hindert, der Vision Gottes zu folgen. Wo hier irgendjemand im Raum ist, der eine Entscheidung bisher getroffen hat oder auch nicht getroffen hat, aufgrund von finanziellen Erwägungen, aber Gott hatte eigentlich etwas anderes gesagt. Aber aufgrund von Finanzen hast du zurückgezogen. Und das sagen wir jetzt im Namen Jesus, ich breche das. Ich breche diese Dominanz des Geldes. Ich breche diese Dominanz der Finanzen. Und ich setze diesen übernatürlichen Glauben frei, Herr. Du bist der Versorger, Herr. Herr, wenn wir mit dir unterwegs sind, Herr, wenn wir in deiner Vision unterwegs sind, wenn wir in deinen Projekten unterwegs sind, dann finanzierst du uns, Herr. Und das setze ich frei, ich setze frei in allem, alle Zeit, volle Genüge und überreich zu jedem guten Werk. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Und ich glaube, dass wir wirklich Zeugnisse, auch konkrete Zeugnisse bekommen, dass Schulden übernatürlich gestrichen worden. Ich sehe den Betrag 37.000 Euro. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, dass mit diesem Betrag etwas ist und entweder sind es Schulden, die übernatürlich gestrichen werden oder es ist irgendwie, wo dir was erlassen wird in irgendeiner Form, was auch immer. Auf jeden Fall, es geht um 37.000 Euro. Und Gott berührt dich. Ist da jemand, der mit dieser Zahl gerade jetzt aktuell was anfangen kann? Streck einfach deine Hand aus, wenn dich das betrifft. 37.000 Euro. Bei dir? Okay, 37.000 Euro. In Jesu Namen. Ich setze es frei, was auch immer es ist. In Jesu Namen. Herr, danke, Herr, wir sprechen zu dem Berg und 37.000 Euro sind in den Augen Gottes eine Kleinigkeit. Halleluja. Danke, Jesus. Es ist erledigt. Halleluja. Amen. Und wir werden viele Zeugnisse hören davon. Du schreibst uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de, was passiert ist, was sich verändert hat. Und dann freuen wir uns mit dir zusammen, weil wir haben schon viele solche Zeugnisse bekommen von übernatürlichen Schuldenstreichungen, Erlassen, übernatürlichen Überweisungen, Versorgung in jeder Hinsicht. Also Gott ist unendlich kreativ und er kann alles. Halleluja. Preist den Herrn. Lasst uns ihm die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. So, und jetzt darfst du den Heiligen Geist fragen, weil jetzt wollen wir eine Sammlung einnehmen und du darfst jetzt den Heiligen Geist fragen. Heiliger Geist, was soll ich, was darf ich, was werde ich heute investieren, einfach in den Bau des Reiches Gottes, weil das Reich Gottes tatsächlich hier auf der Erde wird auch durch Finanzen gebaut. Finanzen sind essentiell. Niemand kann mir erzählen, dass man das Reich Gottes hier auf dieser Erde vorantreiben kann ohne Finanzen. Das heißt, wir als Söhne Gottes sind diejenigen, durch die Gott sein Vorratshaus, durch die Gott seine Projekte finanziert hier auf der Erde. Er gibt uns Geld in die Hand und Paulus sagt, ein Teil unseres Geldes, das wir verdienen, ist Brot zum Essen und ein Teil des Geldes, das wir verdienen, ist Saatgut zum Säen. Und heute Morgen fragst du einfach den Heiligen Geist, Heiliger Geist, was hast du heute für mich auf dem Herzen, welches Saatgut soll ich heute ins Reich Gottes bringen? Wenn du hier bei Glory Life bist, dann kannst du natürlich auch deinen Zehnten geben, aber die meisten überweisen es wahrscheinlich sowieso regelmäßig. Aber wenn du nicht zu Glory Life gehörst, dann kannst du trotzdem ein Saatkorn säen heute Morgen und kannst einfach investieren, so wie der Heilige Geist es dir zeigt. Frag ihn. Und wenn du den Betrag nicht dabei hast, den er dir zeigt, unter deinem Stuhl sind Verpflichtungserklärungen, du kannst es ausfüllen. Die eine Hälfte nimmst du mit nach Hause mit der Kontonummer, überweist in den nächsten Tagen. Die andere Hälfte tust du in den Eimer rein mit dem Stift. Wenn du über Livestream zuschaust, die Infos werden auch eingeblendet, dann kannst du geben per Überweisung mit der IBAN, du kannst geben per PayPal oder du kannst geben per Kreditkarte. Also tu das, was er dir zeigt, gerade jetzt in Jesu Namen, du bist freigesetzt. Wir geben die Eimer hier vor Ort durch, da kannst du die Verpflichtungserklärung reintun oder natürlich auch in bar geben, das ist natürlich auch die Möglichkeit. Einfach, was er dir zeigt, das tust du. Okay, los geht's, in Jesu Namen. Und während ihr gebt, genau, tut's mit Freude, das ist ganz wichtig, Halleluja. Einen fröhlichen Geber liebt Gott, die Sammlung sollte immer die fröhlichste Zeit in der Gemeinde sein. Nicht irgendeine bedrückende Zeit, oh, jetzt muss ich wieder was geben, jetzt muss ich wieder. Nein, du musst gar nichts, du bist hier immer völlig frei, du musst überhaupt nichts. Aber du gibst mit Freude, weil du weißt, wer gibt, dem wird wieder gegeben werden. Wer gibt, der wird wieder empfangen. Halleluja. Preist den Herrn. Ich möchte ganz kurz eine Sache sagen, während ihr die Sammlung durchgebt. Und zwar haben wir auf dem Herzen hier bei Glory Life in absehbarer Zeit, ich weiß nicht genau wann, aber darüber möchte ich mit einigen von euch reden. Und zwar, wir wollen gerne einen christlichen, Glory Life-mäßigen Kindergarten machen. Und ich weiß, bei Glory Life gibt es einige fähige Erzieherinnen und Erzieher, die mit Kindern zu tun haben. Und mit euch würde ich mal gerne diese Vision besprechen. Und für alle, die einfach sich einfach die in diesem Bereich sind, das heißt jetzt nicht, dass du jetzt gleich sagen musst, okay, ab im nächsten Monat kündige ich meine jetzige Stelle und bin hier bei euch im Kindergarten. Das ist alles noch ganz am Anfang. Ich möchte einfach mit euch über die Vision sprechen. Und zwar am kommenden Sonntag im Anschluss an den Gottesdienst. Kommenden Sonntag, 28. April, im Anschluss an den Gottesdienst. Alle Erzieherinnen, Erzieher, die mit Vision eines christlichen Kindergartens etwas anfangen können, einfach nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst möchte ich mich mit euch treffen. Okay? Und das Zweite, was ich euch auch noch sagen möchte, weil das haben wir letzte Woche jetzt als Angestellter-Team auch noch mal besprochen. Wir haben ja am 7. Juli unser großes 30-jähriges Jubiläum. Ja? Dreifaches Jubiläum. 30 Jahre Glory Life, 30 Jahre geistlicher, vollzeitlicher Dienst von Georg und Irina und 30 Jahre Georg und Irina verheiratet. Okay? Also, dreifach, 3x30. Und anlässlich diesem Jubiläum, ganz genau wäre es am 2. Juli, aber am 7. Juli ist der Sonntag drauf, werden wir hier eine große Feier haben, Gottesdienst, Festgottesdienst, da werden einige Gäste da sein, auch Gastsprecher, Bruder Jün wird predigen, Lilo Keller wird da sein, verschiedene andere. Und das wird eine ganz starke Sache. Und im Anschluss an den Gottesdienst wollen wir zusammen Mittag essen und noch eine Feier haben, wo es auch Beiträge gibt. Und Beiträge sind herzlich willkommen. Wer da einen Beitrag machen möchte, darf sich an Sabrina wenden, die ist momentan, dieses Wochenende ist sie in Warschau, aber ab Montag ist sie wieder da. Also könnt ihr das zukommen lassen, euren Beitrag, weil sie gestaltet dann das Programm. Ganz wichtig ist Folgendes. Wir haben uns entschlossen, es so zu machen, dass wir das Mittagessen in diesem Fall einfach aus organisatorischen Gründen von einem Caterer kommen lassen. Das heißt, es gibt ein richtig gecatertes Essen. Das heißt natürlich, wir müssen das vorbestellen und deswegen müsst ihr euch vorher anmelden, wenn ihr beim Mittagessen dabei sein wollt. Zum Gottesdienst natürlich nicht, aber zum Mittagessen müsst ihr euch vorher anmelden. Dafür gibt es einen speziellen Link. Ich glaube, den haben wir auch bei irgendeiner Anzeige, bei irgendeiner Folie. Kannst du mal einblenden. Gibt es einen speziellen Link. Ich glaube, es ist glorylife.net/jubiläum. So, genau. Und da kann man sich anmelden und einfach sagen, mit wie vielen Leuten möchtest du beim Mittagessen dabei sein. Ja? Das kostet nichts. Ja, genau. glorylife.net/jubiläum. Es kostet nichts, also musst du nichts zahlen oder so. Nur wir müssen wissen, wer kommt, weil es macht einen Riesenunterschied, ob wir für 300 Leute Essen holen oder für 400 Leute oder für wie viel auch immer. Auch vom logistisch-organisatorischen hier im Gebäude natürlich. Deswegen einfach bitte ab sofort anmelden. Möglichst schnell anmelden, wenn du sicher weißt, dass du dabei bist, weil dann können wir entsprechend planen, auch mit dem Caterer. Okay, jetzt segnen wir noch die Sammlung. Streckt eure Hände aus. Halleluja. Danke, Jesus, für jeden Einzelnen, der gesät hat in diesen Boden, Herr, im Gehorsam dir gegenüber, Herr. Wir haben getan, was wir tun können und jetzt tust du das, was wir nicht tun können. Halleluja. Und du gibst uns wirklich die Erfüllung dieser Verheißung in allem, alle Zeit, alle Genüge, Herr. Danke, dass jedes dieser Saatkörner sich vermehrt, gemäß deinem Wort, mindestens 30-fach, 60-fach, 100-fach und darüber hinaus in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Lasst uns nochmal alle zusammen aufstehen. Ich habe noch was ganz Wichtiges. Lasst uns alle zusammen aufstehen. Das könnt ihr zur Seite fahren nochmal für einen Moment. Lasst uns alle zusammen aufstehen, weil ich habe heute darüber gepredigt, dass wir Autorität haben und dass wir herrschen im Leben durch Jesus Christus. Und ich habe auch gesagt, entscheidend ist, um deine Autorität wahrzunehmen, ist entscheidend, dass du selber eingefügt bist in die Autorität Gottes. Und das beginnt damit, dass du tatsächlich Jesus Christus zum Herrn deines Lebens machst. Dass du Jesus Christus an die oberste Stelle setzt in deinem Leben. Dass du sagst, jawohl, ihm folge ich nach, ihm gehöre ich und ich will das tun, was er sagt, auch das tun, was in seinem Wort steht. Ich will wirklich einfach mit ihm leben. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast nicht diese Sicherheit in deinem Leben. Ja, ich bin wirklich mit Jesus unterwegs. Ich bin wirklich auf der Spur mit Jesus. Ich bin unterwegs mit ihm. Vielleicht hast du nicht diese Gewissheit. Vielleicht hast du noch nie Jesus wirklich bewusst zum Herrn deines Lebens gemacht. Vielleicht hast du noch nie bewusst gesagt, Jesus, du bist mein Herr. Und Herr bedeutet ja, dass er herrscht in allen Bereichen deines Lebens. Vielleicht hast du schon mal ein Gebet gebetet und dein Leben irgendwie Jesus gegeben, aber du hast nicht unter seiner Herrschaft gelebt. Du hast mit anderen anderen Worten, an seiner Herrschaft vorbeigelebt. Du hast gesündigt, du hast Dinge falsch gemacht, die sich zwischen dich und Gott gestellt haben. Heute Morgen möchte Gott dich einfügen, wirklich in seine göttliche Ordnung. Und alles, was du tun musst, ist sagen, Herr, es tut mir leid, wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich gesündigt habe. Ich empfange deine Vergebung, ich empfange deine Erlösung, ich empfange dein neues Leben. Und wenn du sagst, jawohl, Pastor Georg, ich möchte, dass du da mit mir und für mich jetzt betest, zum Schluss dieses Gottesdienstes, weil das ist ganz wichtig. Geh nicht nach Hause und sag, okay, ja, das erledige ich dann zu Hause für mich in meinem stillen Kämmerchen. Nein, Jesus hat gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem bekenne ich mich vor meinem himmlischen Vater. Deswegen, wenn du sagst, jawohl, das möchte ich, dass du da mit mir betest, Pastor Georg, da, wo du jetzt bist, streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann, mit wem ich und für wen ich beten kann. Gott sieht deine Hand da hinten, da sieht Gott deine Hand, da sieht Gott deine Hand. Gott sieht deine Hand. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott, auch auf der Empore, wenn da jemand ist, darfst du auch deine Hand heben. Jeder einfach, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt ganze Sache machen mit Jesus. Ich möchte wirklich mich positionieren unter seiner Herrschaft und in seinem Königreich, unter dem König der Könige. Dann streck einfach deine Hand aus. Ist noch jemand da? Okay, ich sehe die Hände, überall sind die Hände. Ich möchte jetzt gleich für euch und mit euch persönlich beten. Und deswegen, ich möchte mit euch ein Gebet sprechen, das ihr mir einfach laut nachsprechen könnt. Ich spreche es laut vor. Und dann möchte ich euch auch allen die Hände auflegen. Und deswegen, wenn du deine Hand gehoben hast, kommt einfach ganz schnell aus den Reihen raus, kommt hier nach vorne, dass wir uns hier begegnen können und dass ich euch hier die Hände auflegen kann. Okay, kommt einfach hier nach vorne, kommt einfach hierher. Halleluja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, super, herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen, super, herzlich willkommen, herzlich willkommen, Halleluja, herzlich willkommen, super, wunderbar, dass ihr da seid, herzlich willkommen, super, hi, hi, herzlich willkommen, super, ist noch jemand, habe ich noch jemanden noch nicht begrüßt? Halleluja. Habe ich dich schon begrüßt? Herzlich willkommen. Und dich habe ich auch noch nicht begrüßt. Oh, und dich auch noch nicht. Herzlich willkommen. Komm, gib mir Ihnen allen nochmal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Das ist ein ganz, ganz starker Moment, weil die Sache ist die Bibel sagt, die Engel im Himmel schauen genau zu, was wir tun hier auf der Erde. Und wenn wir Entscheidungen treffen mit unserem Herzen und mit unserem Mund, ja, die Bibel sagt, mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit und mit dem Mund bekennt man zum Heil. Das heißt, das Herz und der Mund sind beide wichtig. Und die Engel im Himmel, sagt die Bibel, freuen sich über einen einzigen, der einfach in das Reich Gottes hineinkommt, der sagt, Jesus, tut mir leid, wo ich ohne dich gelebt habe. Ich komme zu dir und ich nehme dich an als meinen Herrn und Erlöser. Da ist Freude im Himmel. Halleluja. Und deswegen einfach in diesem Moment, ihr dürft einfach alle eure Augen schließen, die ihr hier vorne seid, auch ihr im Raum natürlich gerne. Ich bete jetzt ein Gebet laut vor und ihr sprecht es mir einfach laut nach. Und wer im Raum das mitbeten möchte, spricht es mir einfach auch laut nach, weil mit dem Mund bekennt man zum Heil. Okay? Lass uns gemeinsam sprechen. Lass uns sagen, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus Christus gesandt hast, um die Folgen des Sündenfalls aufzuheben. Herr, vergib mir, wo auch ich gesündigt habe, wo ich dir nicht vertraut habe, wo ich dir nicht geglaubt habe, wo du nicht der Herr sein konntest in meinem Leben. Heute Morgen hier empfange ich dich, Jesus, als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Danke, dass dein Blut mir vergibt und mich reinigt von allem, was mich vom Vater getrennt hat. Herr Jesus, ich empfange jetzt deinen Geist. Von heute an darfst du herrschen über alle Bereiche meines Lebens. Heiliger Geist, komm jetzt in mein Leben und erfülle mich mit der Herrlichkeit Gottes. In Jesu Namen. Amen.